Die ganze Zeit über schufteten wir in der prallen Sonne und schwitzten wie im Dampfbad und der Rücken schmerzte uns vom vielen Heben. Ursprünglich wollten wir die fränkischen Toten in ihre Hälfte schaffen und die Franken, die osmanischen, in unsere. Aber das war unmöglich, weil die älteren Leichen zerfielen, wenn man sie bewegen wollte. Also kamen wir schließlich überein, die Toten einfach da zu begraben, wo sie lagen. Ich hatte den ekelerregenden Gestank noch Wochen später in der Nase und manchmal rieche ich ihn im Traum immer noch. Nach diesem Massenbegräbnis begann die Durchfallepidemie. Am frühen Abend mussten wir die Arbeit beenden und der britische Offizier namens Honorable Herbert, der uns Anweisungen erteilt hatte, sagte, »Morgen könnt ihr mich erschießen.« Und wir alle erwiderten, »Da sei Gott vor.« Er kam zu unseren Gräben und einige andere Franken ebenfalls, und sie reichten uns die Hände. Und die Franken sahen zu uns herab und sagten, »Lebe wohl, Abdul.« Und als sie gingen, verabschiedeten wir uns mit einem Salam. Wenig später wurde wieder geschossen, aber nach diesen Vorfällen hassten wir uns nicht mehr. Und ich schoss nie wieder auf einen Franken, der nicht direkt einen von unseren Leuten angriff. Wir hatten erkannt, dass sie genauso wie wir ihre Herzen auf den heimatlichen Feldern zurückgelassen hatten. Und danach war der Krieg weniger heilig. Trotzdem hörten wir auch weiterhin Geschichten von Märtyrern, die mit dem grünen Turban des Mekka-Pilgers, zum Teil sogar mit dem Kopf unter dem Arm von den Toten zurückgekehrt waren, um noch einmal zu kämpfen. Es hieß, sie hätten Gott angefleht, dass sie auf die Erde zurückkehren durften, um noch ein zweites Mal den Märtyrertod zu sterben. Man erzählte uns, falls wir beim Angriff in eine Schlucht stürzten, würden wir unversehrt in die Tiefe schweben. Solche Geschichten hörten wir immer wieder, und selbst mitten im Sommer gab es Berichte, eine Wolke habe sich beim Angriff über eine feindliche Kompanie gelegt und als der Nebel sich lichtete, sei die Kompanie spurlos verschwunden gewesen. Mustafa Kemal, 14. Das Muster von Gallipoli wiederholt sich an fast allen Fronten des Krieges. Jeder, der angreift, bezahlt es mit schweren Verlusten. Nicht einmal Kemals nächtliche Attacken bewähren sich. Ebenso wenig wie die Sturmangriffe, mit denen andere Befehlshaber ihr Glück versuchen. Kemal wird zum Oberst befördert und vom Sultan ausgezeichnet. Kaiser Wilhelm verleiht ihm das Eiserne Kreuz und König Ferdinand von Bulgarien macht ihn zum Ritter des Ordens vom Heiligen Alexander. Wieder einmal gerät er in Konflikt mit Enver Pascha, der sich Kemals Angriffsplänen widersetzt. Der Plan schlägt fehl, genau wie Enver prophezeit hat. Kemal verlangt seine Entlassung und gibt Enver die Schuld, weil dieser sich eingemischt habe. Doch als Enver nach Istanbul zurückgekehrt ist, überredet Liman von Sanders Kemal zum Bleiben. Enver bietet Kemal ein Kommando in Tripolitanien an, einem unwichtigen Nebenkriegsschauplatz. Kemal antwortet, er wolle es sich überlegen und die Sache verläuft im Sande. Kemal bleibt streitbar. Er schreibt einen Brief nach dem anderen, verlangt bessere Verteidigung für seine Stellungen und kritisiert die Kommandostrukturen an seinem Frontabschnitt. Feine und taktvolle Diplomatie ist nie seine Stärke und er stößt rücksichtslos wichtige Leute vor den Kopf. Dem Korpskommandeur erläutert Kemal bei einem Besuch, wie der Feind von der Suwla-Bucht her angreifen wird. Esad Pascha mustert das schwierige Gelände und erwidert, »Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, das ist unmöglich.« Natürlich und gewiss zum Ärger mancher behält Mustafa Kemal wieder einmal recht. Und Mitte des Sommers erfolgt der feindliche Angriff, genau wie er ihn vorausgesagt hat. Nur die Tatsache, dass den Angreifern bei dieser neuen Landungsoperation geradezu groteske Fehler unterlaufen, rettet das Osmanische Reich vor der Niederlage. Karatavuk in Gallipoli. Karatavuk erinnert sich. 5. Ich will euch eine Geschichte von Fikret erzählen. Einmal gab es ein Gefecht am Chonk Bayeri und wir hatten eine Feuerpause ausgehandelt und bargen die Gefallenen. Dann war die vereinbarte Zeit vorüber, aber die Schlacht hatte noch nicht wieder begonnen. Kurz darauf hörten wir schreckliche Schreie von irgendwo zwischen den Linien. Ich kann kein Englisch und weiß nicht, was der Mann schrie, aber offenbar war er verwundet und litt große Schmerzen. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und Hitze und Durst lassen die Wunden mehr denn je brennen. Oft machten sich auch Ameisen über die Wunden her. Die Franken litten die ganze Zeit über an Durst, und wenn man einen gefangen nahm oder einen Verwundeten rettete, dann baten sie immer um Wasser. Und bei vielen war die Zunge schwarz und geschwollen. Und Su war immer das erste türkische Wort, das sie lernten. Ich kann mich noch an einen Sommertag erinnern, an dem unser Leutnant den Feind durch sein Fernglas beobachtete, und im Vorbeigehen sagte er: »Ich habe gerade gesehen, wie die Franken ihre eigene Pisse trinken.« Die Franken hatten hinter ihren Linien kaum Brunnen, aber wir hatten reichlich Wasser, und es wurde mit Maultieren herbeigeschafft und dann von Wasserträgern verteilt. Unser Wasserträger war über Monate hinweg ein alter Mann namens Irfan. Er war nicht ganz richtig im Kopf, und jeden Morgen hängte er seine Wäsche an einem Busch auf. Aber die Franken schossen nie auf ihn, weil er alt und kindisch war. Der Franke stieß weiter seine Schreie aus, und wir hielten uns die Ohren zu. Normalerweise verliert ein Verwundeter irgendwann die Besinnung, oder er wird zu schwach zum Schreien. Und normalerweise ließen wir ihn sterben, denn wenn wir aus unseren Gräben kamen, schossen die anderen auf uns. Also hörten wir dem Sterbenden zu und überlegten, ob es uns wohl bald genauso ergehen würde. Und ob der Lohn, der dem Märtyrer winkte, das Sterben wert war. Aber lasst mich euch ein Geheimnis verraten, nämlich das tief drinnen. Kaum ein Soldat damit rechnet, dass er umkommen wird. Das liegt daran, dass ein Mensch sich einfach nicht vorstellen kann, dass er tot sein soll. Weil er ja, wenn er versucht, sich das auszumalen, immer noch lebendig ist. Und nur weil er sich seinen eigenen Tod nicht vorstellen kann, kann ein Soldat überhaupt kämpfen. Er sieht, wie seine Kameraden fallen, aber sich selbst hält er für unsterblich. Und gerade diese Unvollkommenheit seines Verstandes macht ihn zum guten Kämpfer. Selbst jemand, der es darauf anlegt, umzukommen und zum Märtyrer zu werden, glaubt im Grunde nicht an den eigenen Tod. Fikret hatte die Stirn auf den Grabenrand gelegt, und bei jedem Schrei des Franken stieß er einen Fluch aus. Und die Schreie des Verwundeten brannten sich uns in die Seele und schnitten sich uns ins Herz. Und jeder von uns hätte gern etwas getan, und sei es auch nur, zu dem Mann hinzugehen und ihn zu erschießen, aber keiner regte sich. Dann bückte Fikret sich und suchte etwas in seinem Tornister. Er holte ein weißes Unterhemd hervor. Er pflanzte sein Bajonett auf und heftete das Hemd daran, und dann hielt er es am Gewehr über den Grabenrand und winkte damit. Etwas Seltsames geschah, denn in unserem Sektor stellte der Gegner ganz plötzlich das Feuer ein. Fikret nahm eine Leiter und kletterte aus dem Graben, und ich verstand gar nicht, was er tat, und fasste ihn am Bein und wollte ihn festhalten. »Wo willst du hin?« fragte ich, und er antwortete: »In den Arsch deiner Mutter.« Ich sagte: »Die erschießen dich.« Und er blickte noch einmal zu mir herunter und antwortete: »Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal.« Er hob die Hände in die Höhe zum Zeichen, dass er unbewaffnet war, und ging dann zu der Stelle, von der die Schreie kamen. Er beugte sich nieder und nahm den Mann in die Arme. Und dann ging er zum fränkischen Graben und legte ihn dort auf dem Wall ab. Und dann, ganz langsam und vorsichtig und aufrecht, kam er zu uns zurück und wischte sich mit dem Ärmel die Stirn. Und die fränkischen Soldaten johlten und pfiffen begeistert. Er kam wieder bei uns unten an, und wir waren verblüfft von seiner Tat und sahen ihn einfach nur an. Er ging zu seinem Gewehr, zog das Hemd vom Bajonett und zeigte den Riss, den die Spitze hinterlassen hatte. »Noch ein Scheißloch mehr«, sagte er und stopfte es zurück in den Tornister, und dann sagte er noch: »Aber mir ist das zum Glück scheißegal.« Das Merkwürdige an diesem heroischen Akt des Mitleids war, dass ich Fikret schon oft dabei gesehen hatte, wie er Verwundete eiskalt mit dem Bajonett abstach und wie er Gefangene mit Genugtuung tötete. Als ich ihn fragte, wie denn so plötzlich ein Engel aus ihm geworden war, senkte er schuldbewusst den Blick und sagte: »Manchmal ist einem eben danach zumute, zur Abwechslung mal was Gutes zu tun.« Aber wenn er nun wieder sein »Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal« sagte, glaubten wir ihm nicht mehr. Karatavuk in Gallipoli, Fikrets Tod. Zu den seltsamen Sachen am Krieg gehört, dass man alle möglichen Wunder erlebt. Wenn man sich zum Beispiel bückt und im selben Augenblick schlägt ein Schrapnellgeschoss da in die Grabenwand, wo man gerade eben noch seinen Kopf hatte. Oder man geht auf die Latrine, und gerade dann explodiert ein Mörsergeschoss in dem Abschnitt, in dem man zur Wache eingeteilt war. Oder eine Handgranate landet neben einem und geht nicht los. Oder sie kommt, wenn man gerade Sandsäcke schleppt und man muss nur einfach den Sack drauf fallen lassen. Solche Kleinigkeiten geben einem das Gefühl, dass Gott gut auf einen aufpasst. Auch der Imam verkündete am laufenden Band Wunder. Er war ein kleinlicher Mann. Der Inbegriff des Sprichworts, das mein Vater Iskender so mochte und das hieß, ebenso gut könnte man Tränen von einem Toten erwarten wie eine milde Gabe von einem Imam. Aber immerhin hatte er eine Begabung, überall Wunder zu sehen, was nur ein Beweis dafür ist, dass jeder, der an Wunder glaubt, auch welche finden wird. Und es ist schon wahr, dass die Franken uns oft genug hätten besiegen können, wenn sie nur ihre Chance erkannt hätten. Als Soldat ist man gezwungen, weit häufiger über Gott nachzudenken als die Leute zu Hause. Man ist umgeben von Tod und Zerstörung. Man sieht einen Leichnam mit aufgeschlitztem Bauch und sieht, dass ein Mensch im Inneren aus Schleim und Eingeweiden besteht. Aber trotzdem ist dieser Leib außen glatt und schön. Man betrachtet den Leib und weiß, dass es kein Mensch mehr ist, weil der Geist aus seinem Körper gewichen ist. Und deshalb erfüllt einen der Tote auch nicht mit Trauer. Man glaubt ja daran, dass Gott jede Einzelheit eines Lebens am 40. Tag nach der Empfängnis niedergelegt hat. Und so klagt man auch nicht über Mühen und Entbehrungen. Und man weiß, dass alles, selbst die kleinste Kleinigkeit, geschieht, weil es Gottes Wille ist. Es gibt nur sehr wenige, und ich war einer dieser wenigen, die sich fragen, warum Gott seiner Herde solch grausames Leiden beschert. Und die, wenn Leute von der Gnade Gottes sprechen, überlegen, ob er denn wirklich so gnädig ist. Nur jemand wie ich fragt sich, warum Gott denn, wenn er Wunder wirken kann, die Welt nicht mit einem einzigen großen Wunder vollkommen macht. Man kann es durchaus als göttliches Wunder ansehen, wenn man sich bückt und dadurch einer Kugel entgeht, die einen sonst getroffen hätte. Aber warum beschließt Gott dann eine Woche darauf, dass man an der Ruhr sterben soll? Die Ruhr kam mit dem heißen Wetter. Die Sonne ließ die Haut verdorren und die Augen brennen. Die Lippen platzten auf. Und es schwindelte einem von der Hitze. Wir litten solchen Durst, dass die Wasserträger mit der Versorgung gar nicht mehr nachkamen. Man konnte nichts Metallenes mehr anfassen und auch die Steine nicht. Der Schweiß lief uns in Strömen über Gesicht und Brust und den Rücken hinunter. Und auf den Uniformen bildeten sich dicke weiße Kränze, da wo das Salz des Schweißes getrocknet war. Wir saßen in den Schützengräben und warteten sehnsüchtig auf die Nacht, und wenn sie kam, war es eine Wohltat. Als streichle einen die Hand eines Engels. Und dann dauerte es natürlich nicht lange, bis man fror. Viel schlimmer als die Hitze selbst war das, was mit der Hitze kam. Die Tausenden von nicht begrabenen Toten verwesten so heftig, dass der Gestank mit jedem Luftzug zu uns herüberwehte. Es war so schlimm, dass man sich irgendwann einfach daran gewöhnte, dass man bei jedem tiefen Atemzug kotzen musste. Der Gestank und die heftig verwesenden Leichen lockten Aasfliegen an, die besonders groß waren und grün schillerten. Es gab so viele von diesen Fliegen, dass alles mit ihnen bedeckt war. Man sah sich um und alles schien in Bewegung, alles schillerte. Und wenn man nicht aufpasste, packte einen der Wahnsinn der Verzweiflung, denn die Fliegen waren so hartnäckig, dass man nur noch fortlaufen wollte, hinunter ans Wasser laufen und untertauchen. Die Aasfliegen setzten sich auf das Essen, und ganz egal, wie man es anstellte, man musste die Fliegen mitessen. Sie landeten im Becher, wenn man trank, und man trank Aasfliegen. Die Aasfliegen brauchten das Wasser genauso nötig wie wir, und sie versuchten, aus unseren Augen zu trinken und klammerten sich an unsere Lippen, so dass wir sie nur mit Gewalt fortwischen konnten. Einmal schlief ich mit offenem Mund ein, und als ich erwachte, war mein Mund voller Fliegen. Danach schnitt ich eine Ecke von dem weißen Leichentuch ab, das meine Mutter mir für den Fall, dass ich zum Märtyrer wurde, geschickt hatte, und legte es mir übers Gesicht. Nach und nach schnitt ich immer mehr Stücke für meine Kameraden ab. Unter der Bedingung, dass sie sie zurückgaben, wenn ich umkam, und sie dann wieder zu einem Leichentuch zusammengenäht würden. Aber in Wirklichkeit weiß man ja die meiste Zeit nicht, wo die gefallenen Kameraden liegen, und ich habe die Stücke nie zurückbekommen. Und da war es nur ein Glück, dass ich nicht selbst gefallen bin. Und heute habe ich ein neues Leichentuch bereitliegen, das meine Frau für mich genäht hat, die zweifellos den Tag, an dem sie mich hineinwickeln kann, gar nicht erwarten kann. Die Krankheit kam mit den Aasfliegen. Die Fliegen hatten den Dreck von den zergangenen Leichen an sich, und den übertrugen sie auf uns, wenn sie uns beim Essen und Trinken in den Mund kamen. Einige bekamen etwas namens Unterleibstyphus, eine Krankheit mit entsetzlichen Kopfschmerzen und hohem Fieber und einem Husten tief in der Brust und Bauchschmerzen und großen roten Flecken. Und man bekam auch die Scheißerei davon. Manche, die aus Gegenden kamen, in denen das Sumpffieber herrschte, bekamen Malaria, denn wenn sie von den schlimmen Verhältnissen an der Front schwach und krank wurden, brach die Krankheit wieder aus. Und einige starben daran. Andere waren tagelang im Delirium. Andere Männer bekamen eine Krankheit, bei der das Herz nicht mehr richtig schlug. Alle waren wir sehr dünn und sehr schwach geworden, und selbst das Gehen fiel uns schwer, oder das Anlegen des Gewehrs. Das Schlimmste aber war die Ruhe. Und es ist nicht leicht zu erklären, wie entsetzlich sie war. Sie packt einen ganz plötzlich. Und dann muss man zur Latrine rennen und am Anfang kommt noch echte Kacke raus. Aber binnen kurzem wird der Durchfall immer schlimmer und man scheißt nur noch Schleim und Blut. Es läuft nur noch so raus und man bekommt Krämpfe in den Eingeweiden. Solche Stiche, dass man sich zusammenkrümmt und sich den Bauch hält und schreit vor Schmerz und Elend. Dann kommt das Fieber. Und man schwitzt am ganzen Körper. Der Verstand ist verwirrt und der Durst ist fürchterlich. Man lechzt nur noch nach Wasser. Die Zunge wird weiß und gelb. Und was besonders schlimm ist, man kann nicht mehr pinkeln. Ganz egal, wie groß der Druck ist. Fikret und mich erwischte es zur gleichen Zeit und wir verbrachten ganze Nächte auf der Latrine. Schliefen dort und schissen zwischendurch Blut und Schleim und zahllosen anderen erging es genauso. Und viele starben auf der Latrine, weil sie die Krankheit so schlimm hatten, dass sie ihre Därme herausschissen. Und sie stürzten in die Latrine und wenn sie noch nicht ganz tot waren, dann gingen sie unter in Scheiße und Blut. Ich weiß nicht, wie viele Soldaten an der Ruhr gestorben sind oder als Invalide entlassen wurden, aber es müssen viele Tausende gewesen sein. Fikret wäre beinahe gestorben. Und ich auch. Und im Feldlazarett gab es so viele Kranke, dass die Ärzte nichts für uns tun konnten und wir lagen nur einfach da im Fieber. Schüssen, Blut und Schleim und es war, als sei es unser Leben selbst, unser Wille zum Leben, was da herauskam. Ich verpasste eine ganze Anzahl Gefechte und zeitweise sah es aus, als käme ich nie wieder an die Front. Doch Fikret und ich, wir überlebten. Zu dem großen Angriff, der gerade im Spätsommer kam, als die Hitze am schlimmsten war, waren Fikret und ich zurück in den Schützengräben. Wir waren beide noch sehr schwach. Und eigentlich war es noch viel zu früh für eine Rückkehr. Und ich glaube, wenn Fikret nicht so geschwächt gewesen wäre, dann hätte er vielleicht seine Verwundung überlebt. Wir glaubten, wir müssten beweisen, dass wir Männer sind und unsere Kameraden nicht im Stich lassen durften. Und wir taten bei den griechischen Ärzten, als seien wir schon viel besser dran, als wir in Wirklichkeit waren. Die Franken begannen mit der Beschießung am Nachmittag. Es ging kein Lüftchen, alles war so sengend heiß, dass man kaum atmen konnte. Und als die Granaten niederhagelten, wirbelten sie große Staubwolken auf, sodass man bald nichts mehr sah. Und die ganze Welt um uns herum bebte und zitterte von den Einschlägen. Das ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, denn damals hatte ich Zahnschmerzen und jede Detonation machte sie schlimmer und jagte Schmerzwellen durch meinen ganzen Kopf. Es war wie das Tosen eines Sturms, wenn man am Meerufer steht. Nur viel lauter. Etwa anderthalb Stunden nach Beginn des Bombardements hörten wir die Truppen der britischen Franken kommen, auch wenn wir sie nicht sehen konnten, und unsere Kanonen eröffneten das Feuer auf den Bereich zwischen den Fronten, denn wir hofften, dass wir sie schon im Anrücken töten konnten. Wenn wir Franken zu sehen bekamen, schossen wir auf sie. Damit schlugen wir den Angriff zurück. In einem anderen Frontabschnitt konnten die Australier und Neuseeländer nach zweitägigem Kampf in der Nacht einen Graben erobern und es hieß, wir hätten 5000 Mann verloren. Gleichzeitig führten die Franken einen Angriff von der Suvla-Bucht, aber auch dort schlugen wir sie zurück. Bei dem Hochsommerwetter war alles Buschwerk vertrocknet und von dem Gewehrfeuer entzündete es sich. So kam es, dass fränkische Soldaten, die verwundet liegen blieben, verbrannten oder erstickten. Und meistens explodierte die Munitionstasche und tötete auch die, die noch nicht verbrannt waren. Und das war ein Segen für sie, denn sonst hätten die Ameisen sich über die Brandwunden hergemacht und es war eine entsetzliche Qual. Genau wie das Verdursten zwischen den glühenden Steinen und den brennenden Büschen, wo wir sie stundenlang schreien hörten. Bei dem zweiten Angriff nicht weit von uns war ein großes Feuer ausgebrochen und die Luft war erfüllt von Staub und Rauch, und dem Gestank von verkohltem Fleisch. Und die Kugeln pfiffen wie Vögel. Bei dieser Schlacht stand Fikret auf einer Leiter, damit er ein besseres Schussfeld bekam. Und es schien nicht weiter gefährlich, denn wir waren es ja, die die Franken niedermähten, nicht umgekehrt. Plötzlich stürzte er von der Leiter. Und einen Moment lang glaubte ich, er sei im Kopf getroffen. Ich war hin und her gerissen, ich wollte mich um ihn kümmern, aber ich wollte auch weiter auf meinem Posten bleiben. Und ich wusste, dass es meine Pflicht war, auf die Franken zu schießen, und ließ Fikret liegen. Ich blickte immer wieder zu ihm hinunter und er schien nicht gar zu schwer verwundet. Er saß einfach nur da, die Beine gespreizt, und starrte die Grabenwand gegenüber an. Und er versuchte, etwas zu sagen. Zum Glück bliesen die Briten den Angriff bald ab. Und sobald ich sicher war, dass keine neue Welle mehr kam, stieg ich von der Schützengalerie herab, kniete mich zu seiner Linken neben ihn und fragte: »Wo hat es dich erwischt, mein Freund? Wo bist du verwundet?« Und mit dem linken Arm wies er auf den rechten, sagte aber nichts. Ich untersuchte die Wunde und sah, dass eine Kugel den Arm oberhalb des Ellbogens durchschlagen und den Knochen vollkommen zerschmettert hatte. Und der untere Teil des Arms baumelte herab, als gehöre er gar nicht zu ihm. Und scharlachrotes Blut rann heraus und tropfte ihm von den Fingerspitzen, die ebenfalls leblos hingen. Außerdem hatte er einen Bauchschuss. Und die dunklen Blutflecken breiteten sich vorn und hinten in dem Uniformtuch aus, und ich wusste, das war die Wunde, an der er sterben würde. Denn das Blut füllt den ganzen Bauch. Ganz langsam drehte Fikret den Kopf und sah mich mit Augen an, die schon wie die Augen eines Toten waren, und fragte: »Ist dein Bajonett scharf?« Und ich antwortete: »Ja, mein Freund, messerscharf.« Und ich dachte, er wolle mich bitten, ihn zu töten. Wieder gestikulierte er mit der linken Hand und wies auf den rechten Arm und sagte: »Am besten, du schneidest ihn ab.« »Abschneiden«, fragte ich und spürte, wie mir übel wurde. »Der ist zu nichts mehr zu gebrauchen, schneide ihn ab.« »Das kann ich nicht«, sagte ich. »Wenn du mein Freund bist, dann schneide ihn ab. Er ärgert mich. Schneide ihn ab, wenn du was für mich tun willst.« Also nahm ich mein Bajonett und vergewisserte mich, dass es gut geschärft war. Ich kam auf seine andere Seite, kniete mich neben ihn hin, betete, und dann machte ich zunächst einen Schnitt durch das Tuch, dann nahm ich den Unterarm in die linke Hand, sagte: »Im Namen Gottes«, und durchtrennte mit dem Bajonett in der rechten die Muskeln und Sehnen, die voller schimmernder Knochensplitter waren. Fikret war ein starker Mann, er hatte kräftige Muskeln. Ich schnitt an ihm, wie man das Fleisch von einem geschlachteten Schaf löst, und es machte ein mahlendes Geräusch, und er stöhnte leise, und ich weinte. Die Tränen liefen mir die Wangen hinunter und tropften auf ihn. Ich weinte so sehr, dass ich mir immer wieder mit den Ärmeln die Augen wischen musste, sonst hätte ich gar nicht mehr sehen können, wo ich schnitt, und weil ich schluchzte, konnte ich nicht mit ihm sprechen. Als ich den Arm abgetrennt hatte, legte ich ihn behutsam neben ihn und er sagte: »Du musst den Stumpf abbinden.« Also nahm ich den abgeschnittenen Ärmel und schnitt ihn in Streifen, und die Streifen waren gerade lang genug, um sie um den Stumpf zu binden. Und als mir das gelungen war, blutete es längst nicht mehr so sehr. Mit der linken Hand nahm Fikret den rechten Arm und wog ihn in der Hand und sagte: »Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwer mein Arm ist.« Und ich fand es seltsam, dass er seinen eigenen rechten Arm in der Hand hatte und keinen Finger mehr rühren konnte, weil der Arm nur noch ein Stück Fleisch war. Er legte den Arm ab, und dann fasste er ihn bei der Hand, befühlte die Finger mit den lebendigen Fingern. »Es war ein guter Arm«, sagte Fikret. »Aber ich fand, es sah überhaupt nicht mehr wie ein Arm aus, es war einfach nur ein Ding.« »Was werden die Huren von Pera diese Finger vermissen«, sagte er. Die ganze Zeit hatten ein paar Kameraden dabei gestanden und zugesehen. Denn faszinierend ist so etwas schon, und jeder, der einen Gefallenen oder zu Tode Verwundeten sieht, hat immer den Gedanken im Kopf: »Dem Himmel sei Dank, dass ich es nicht bin.« Einer sagte immer wieder: »So ist das, Fikret, Gott ist der Boss.« Und schließlich hob Fikret den Blick und sah ihn an, und es war ein Blick, der sagte: »Geh und fick den Arsch deiner Mutter.« Und da hielt der Soldat den Mund. Fikret sagte: »Ich hätte gern eine Zigarette.« Aber meine hatte ich aufgeraucht und auch die anderen hatten keine und der Imam gab mir keine. Also ging ich zum Offizier, nicht Orhan, denn Orhan war schon einige Zeit zuvor gefallen. Der neue Leutnant war ein bosnischer Türke, ein gutmütiger Mann. Und er sprach auch mit bosnischem Akzent. Ich sprach ihn an, bitte um Erlaubnis zu sprechen, und er fragte, was gibt's, Abdul Nefer? Und ich antwortete, Fikret Nefer hat den Arm abgeschossen bekommen, Leutnant, und er bittet um eine Zigarette. Also holte der Leutnant sein silbernes Zigarettenetui hervor, das er zusammen mit der Uhr einem getöteten fränkischen Offizier abgenommen hatte, und gab mir nicht eine, sondern 5 Zigaretten. Wenn Fikret Nefer stirbt, bevor er sie aufgeraucht hat, sagte er, bringst du den Rest zurück. Ich salutierte und er grüßte zurück und ich ging zu Fikret und brachte ihm die Zigaretten und legte sie links von ihm ab, wo er sie sich nehmen konnte. Fikret rauchte und da bewies er, dass sein Wesen sich bis zuletzt nicht geändert hatte. Denn als er die erste Rauchwolke ausstieß, sagte er, bei Gott, das ist fast so gut wie die Möse einer Frau. Wir sollten dich ins Feldlazarett bringen, sagte ich, und er blies eine Rauchwolke aus und antwortete, nein, nicht nötig. Er rauchte eine Weile, dann sagte er, warum heulst du, du blöder Hund? Und erst da merkte ich, dass ich weinte. Ich saß bei ihm, wie er zuerst die eine Zigarette rauchte, dann die zweite, und bei der dritten sank ihm schon der Kopf nach vorn, und er schloss die Augen. Ich drückte mich ganz nah an ihn, und er flüsterte, diesmal haben sie mich wirklich verarscht, mein ganzes Blut ist weg. Er schaffte noch eine weitere Zigarette, aber größtenteils glomm sie nur noch zwischen seinen Fingern. Als ich nicht mehr leugnen konnte, dass er starb, packte mich doch die Neugier und ich fragte, »Fikret, Fikret, siehst du die grünen Vögel?« Ganz langsam und leise und traurig sagte er, »Hier gibt's keine grünen Vögel.« Ich wollte noch etwas Lustiges sagen und so fragte ich, wenn du nicht alle Jungfrauen brauchst, schickst du mir dann welche. Und ein ganz leises Lächeln kam auf seine Lippen und er schüttelte den Kopf. Nein, sagte er. Und dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und starb. Ich nahm ihm die Zigarette aus der Hand und rauchte sie für ihn zu Ende. Ich betrachtete ihn und überlegte, wie erbärmlich er aussah. Seine Uniform war mit Sackleinen von den Sandsäcken geflickt und er hatte Stiefel in 2 verschiedenen Größen an, denn sie stammten von verschiedenen Leichen. Er sah aus wie ein Bettler. Lange betrachtete ich sein Profil, die Arabernase, die herabhängende Unterlippe und spürte, wie eine Kälte über mich kam. Ich war entsetzt, wie wenig ich spürte. Wie schnell es mir langweilig war, neben seiner Leiche zu sitzen, wie schnell ich mich danach sehnte, etwas anderes zu tun. Erst nach und nach kam der Kummer aus meinem verhärteten Herzen und kreiste in meinen Adern. Als ich an all die Male dachte, die wir nachts unter Sternen beisammen gesessen und geredet hatten, über alles, worüber man überhaupt reden konnte, wie wir von unserer Heimat erzählt hatten, von unseren Erinnerungen, von unseren Plänen für die Zukunft. »Jetzt beschreibst du jeden Olivenbaum in eurem Städtchen«, hatte er gesagt, »und dann beschreibe ich dir jede griechische Hure und jedes griechische Café in Pera.« Und genau das taten wir, bis wir alles durch hatten, was es überhaupt gab. Und wir rauchten und lachten und hielten zotige Reden, wie Soldaten es eben tun. Und bei Tage organisierten wir kleine Wettkämpfe zwischen einem Skorpion und einem Ameisenlöwen zum Beispiel. Oder zwischen einem Ameisenlöwen und einem Käfer. Und er setzte auf das eine Insekt und ich auf das andere. Und jeder saß geduckt zwischen den Steinen und feuerte seinen Favoriten an. Und wir vollführten einen kleinen Freudentanz, wenn unser Kandidat Sieger blieb. Und nie im Leben fühlten wir uns so unbeschwert. Ich nahm Fikrets Munition und in den nächsten Tagen schoss ich 15 Franken damit ab, aber zunächst einmal hob ich, einfach damit ich etwas zu tun hatte, die übrig gebliebene Zigarette auf und brachte sie dem Leutnant zurück. Aber er sah, wie blutverschmiert sie war und sagte, rauch du sie, Abdul Nefer. Und das tat ich und saß bei Fikret, dessen Kopf nun auf die Brust gesunken war, lehnte mich an ihn, rauchte und überlegte, was für eine Gnade Tabak war. Und sein Blut auf meinem Bajonett und an meinen Händen wurde schwarz. Und schließlich verstummten die Feldgeschütze und nur noch die Aasfliegen summten. Mustafa Kemal, 15. Während des misslungenen Angriffs der Alliierten führt Kemal das Kommando über 6 Divisionen. Er ist in Hochstimmung. Zum einen, weil das Schicksal ihm endlich die Stellung einräumt, die ihm seiner eigenen Einschätzung nach gebührt, vor allem aber, weil er nicht mehr an einen Ort gefesselt ist, wo der Leichengestank alles beherrscht. Der Angriff verschafft ihm Abwechslung und Luft zum Atmen. Obwohl er seit 3 Nächten nicht geschlafen hat, reitet er unermüdlich von einem Einsatzort zum nächsten, rügt säumige oder unfähige Offiziere und übernimmt in allen Bereichen die Kontrolle. Glücklicherweise ist der alliierte Angriff ein einziges Fiasko. Die gegnerischen Soldaten sterben im brennenden Buschwerk und werden von Kemals Scharfschützen niedergemäht. Wie üblich gibt Kemal sich tollkühn und weicht nicht einmal vom Wege ab, als ein feindliches Flugzeug im Sturzflug auf ihn und seine berittene Offizierseskorte zuhält. Nach dem Tod von 2 Divisionskommandeuren führt er, bewaffnet mit einer Peitsche, persönlich im Morgengrauen den Angriff auf den Höhenrücken von Chonk Bayeri, auf den die Alliierten es von Anfang an abgesehen hatten und den sie jetzt endlich eingenommen haben. Ein Schrapnellsplitter trifft ihn an der Brust, aber seine Taschenuhr rettet ihm das Leben. Später wird er diese Uhr Liman von Sanders zur Erinnerung schenken, und dieser wird ihm im Gegenzug eine goldene Uhr mit seinem Familienwappen verehren. Noch Wochen nachdem die Alliierten von der strategisch wichtigen Anhöhe vertrieben sind, wird Mustafa Kemal eine große, schmerzhafte Prellung über dem Herzen haben. Mustafa Kemals Angriff in der Morgendämmerung bringt den gewünschten Erfolg. Und die erschöpften britischen Soldaten unterliegen der schieren Überzahl ihrer Gegner. Auf dem Höhenzug werden die osmanischen Truppen zum Ziel eines apokalyptischen Bombardements durch die britische Marine, bei dem sich der Boden unter ihren Füßen in eine Hölle aus flammenden Kratern verwandelt. Aber nachdem alle alliierten Angriffe abgewehrt sind, kommt es, wie nicht anders zu erwarten, auch an dieser neuen Front zum Grabenkrieg. Kemals außerordentliches Glück und seine rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit geben den Legenden, die sich um seine Person ranken, weitere Nahrung. Als die Deutschen ihren Einfluss an wichtigen Kommandopositionen verstärken, sind neuerliche Spannungen innerhalb der militärischen Spitze ebenso vorhersehbar wie der Grabenkrieg. Mustafa Kemal leidet nach wie vor unter schweren Malariaanfällen. Und Sir Ian Hamilton, der Kommandeur der alliierten Truppen, ist geschwächt durch die Ruhr. Kemals Stimmung verschlechtert sich zusehends, und Enver Pascha stößt ihn erneut vor den Kopf, als er ihn bei einer offiziellen Rundreise nicht aufsucht. Wieder einmal legt Kemal sein Kommando nieder und lässt sich durch nichts umstimmen. Es ist durchaus denkbar, dass er insgeheim ein Auge auf die neuen Kriegsschauplätze geworfen hat, die sich durch Bulgariens opportunistischen Kriegseintritt an der Seite der Deutschen aufgetan haben, aber anstelle der erhofften Versetzung nach Mazedonien bietet man ihm das Kommando über die Armeen in Mesopotamien an, wo die Briten in einem chaotischen, scheinbar ziellosen Feldzug Kut besetzt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist Ibrahim, der Ziegenhirte, erschöpft an Körper und Geist, dorthin unterwegs, obwohl seine Gedanken nur um den einen Wunsch kreisen. Er will nach Hause zurückkehren und endlich seine Philothei heiraten. Nach dem Scheitern der mazedonischen Pläne übernimmt jetzt ein deutscher General das Kommando in Mesopotamien. Kemal bleibt auf der Halbinsel Gallipoli und setzt seinen persönlichen Kleinkrieg gegen sämtliche Autoritäten fort. Er duldet keine deutschen Offiziere in seinem Sektor und schickt den neuen Kommandeur der 11. Division zurück. Liman erklärt sich bereit, keine weiteren deutschen Offiziere zu entsenden. Als ein osmanischer Offizier sich dem Befehl eines deutschen Vorgesetzten widersetzt, weigert Kemal sich seinerseits, ihn auszuliefern. Liman von Sanders, der dadurch in eine äußerst peinliche Lage gerät, beordert Mustafa Kemal aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Istanbul, und Kemal folgt dieser Aufforderung durchaus nicht ungern. Er ist in der Tat ziemlich krank und vollkommen erschöpft. Und er ist es leid, dass seine Meinung nichts gilt. Seine Bekannten sind erschrocken, wie schlecht er aussieht. Er zieht zu seiner Mutter und Schwester, für immer vertrieben aus dem schönen Rosa-Haus in Saloniki. 10 Tage nach seiner Abreise ziehen sich die Alliierten ebenfalls aus Gallipoli zurück. Und Mustafa Kemal erklärt, das habe er die ganze Zeit überkommen sehen. Es ist gut denkbar, dass die Osmanen ohne Mustafa Kemal die Schlacht um Gallipoli verloren hätten, was der gesamten Welt viel Ärger erspart hätte. Es hätte keine Oktoberrevolution gegeben und keinen Kalten Krieg. Und der Erste Weltkrieg wäre womöglich ein Jahr früher zu Ende gegangen. Aber Mustafa Kemal ist keiner von denen, die anderen Ärger ersparen. Und als er erst einmal in Istanbul ist, bedrängt er die dortigen Autoritäten gnadenlos. Karatavuk in Gallipoli. das Ende des Feldzugs. Ich habe vielleicht schon erzählt, dass an manchen Stellen die Frontlinien so nahe beieinander lagen, dass man leicht Stollen unter den feindlichen Schützengräben anlegen konnte. Manchmal begegneten sich zwei Bautrupps unter der Erde und kämpften dann wie die Ratten. Manchmal brach der Boden eines Schützengrabens ein und stürzte in den Stollen. Manchmal fiel plötzlich eine Leiche herab, denn die Gefallenen wurden unter dem Boden der Gräben begraben. Und manchmal kam ein zu hoch angelegter Stollen auch in der Seitenwand des Grabens heraus. Und wenn sich so ein Trupp näherte, saß man mäuschenstill, hörte dem Geräusch der Schaufeln und Pickeln und den Stimmen der Pioniere zu, und sobald sich ein Loch auftat, sagte man »Heidi, Johnny« und warf eine Granate hinein. Wenn ein Stollen gut gelungen war, wurde unter dem Graben eine Mine gelegt, und die Explosion sorgte für große Verwüstungen und einen gewaltigen Schock, und viele Männer kamen dabei um. Die meiste Zeit verbrachten wir und die Franken mit dem Ausbau des Grabensystems, wodurch die Erfolgschancen für einen Angriff immer geringer wurden, und wir schoben die Gräben unterirdisch weiter vor und eröffneten neue Frontlinien, bis wir und die Franken in manchen Abschnitten nur noch ein paar Schritte voneinander entfernt lagen. Scharfschützen wie ich erkundeten die Gegend nach geschützten Stellungen, von wo aus wir den Feind beschossen. Die Franken hatten eine Art Holzverschlag mit Periskop und schossen aus dieser Deckung. Ich musste also versuchen, die Seerohre zu treffen, und das sorgte immer für Beschäftigung. Nach einer Weile suchte ich keine Deckung auf Bäumen mehr, denn die Franken beharkten die Bäume systematisch mit Maschinengewehren. Unterhaltsam war es auch, als die Enten nach Süden zogen und wir und die Franken sie zu Tausenden vom Himmel holten. Und wenigstens dieses eine Mal gab es gutes Fleisch zu essen, auch wenn es ziemlich zäh war. Und inzwischen faulten bei uns allen die Zähne und die Gaumen bluteten. Und wir hatten allesamt Zahnschmerzen so sehr, dass wir genau wie bei der Ruhe keinen klaren Gedanken fassen konnten. Im folgenden Jahr, nach Ende des Feldzugs, zogen keine Enten mehr über die Halbinsel. Das nächste große Ereignis kam im Spätherbst oder frühen Winter, als man den Eindruck hatte, dass selbst Gott den Krieg allmählich langweilig fand und mit dem Wetter für Unterhaltung sorgte. Eines Abends drehte der Wind und blies von Norden. Das kam nur selten vor, aber wenn es geschah, dann wehte der Leichengestank zur Abwechslung einmal nach Tschanakale. Der Nordwind war immer kalt, und diesmal war er kälter denn je. Und es begann zu schneien. Schnee ist etwas Wunderschönes, und ich erinnere mich noch an die Geschichte von Ali, dem Schneebringer, der seinen Namen bekam, weil es am Tag seiner Geburt schneite. Aber an diesem Tag war es so kalt, dass der Schnee seine Schönheit verlor. Er war wie ein Messer, das man zwischen die Rippen bekommt und das sich dann in der Wunde dreht. Wir kauerten im Schlamm am Rande der Schützengräben, und der Schnee legte sich auf unsere Leiber und unsere Gewehre und unsere Ausrüstung. Zitternd vor Kälte sehnten wir uns nach einer warmen Mahlzeit. Ich musste daran denken, wie oft wir uns zu Hause über die Hitze im Spätsommer beklagt hatten. Und ich schwor mir, wenn mir je wieder zu heiß wäre, würde ich Gott dafür danken. Es war, als hätte Gott mich gehört und als wolle er mir eins auswischen, denn er nahm den Schnee und vervielfachte ihn, und er nahm den Wind und vervielfachte ihn, und er nahm die Kälte und vervielfachte sie, und er schickte einen Schneesturm. Ich hatte schon von Schneestürmen gehört, von Leuten, die im Winter oben in den Bergen gewesen waren, aber ich konnte mir nie vorstellen, wie es ist, wenn einem die Knochen von innen heraus schmerzen, als seien sie gebrochen, wenn die Finger steif und gefühllos werden, wenn einem vor Kälte die Zähne klappern und die Lungen bei jedem eisigen Atemzug erstarren. Wir hatten keine Winterkleidung, weil noch niemand mit dem Wintereinbruch gerechnet hatte, und alles, was wir an zusätzlichen Kleidern besaßen, lag unten in den Gräben, begraben unter Schlamm und Schnee. Einige schafften es, ein Feuer anzuzünden, ihnen gelang das Unmögliche, aber was nutzte es, wenn der Wind die Wärme davonwehte? Als wir uns vergeblich um die Feuer scharten, mit den Füßen stampften und die Arme schwenkten, schossen die Franken nicht auf uns und wir nicht auf sie. 8 Männer aus meiner Einheit, darunter ich selbst, beschlossen, uns in einem großen Knäuel gegenseitig zu wärmen und die Kälte abzuhalten. Und es stimmt tatsächlich, dass der Wind denen, die weiter unten liegen, am wenigsten anhaben kann. Wir lagen eng beieinander auf den schlammigen Steinen, die Hände in den Kleidern vergraben, im Mund einen metallischen Geschmack. Der Wind war schneidend kalt, und der Schnee bedeckte in einer dicken Schicht unsere Leiber. So hielten wir aus bis zum Morgengrauen, dann stellten wir fest, dass einige von uns mit ihrer nassen Kleidung am Boden festgefroren waren und nicht mehr aufstehen konnten. Drei von uns waren tot, und von den übrigen verloren vier mehrere Finger und Zehen. Einem Mann mussten sogar die Ohren abgenommen werden. Ich verlor einen Zeh am linken Fuß und beinahe noch drei Fingerkuppen, aber ich hatte doch noch Glück, obwohl ich in diesen Fingern kein Gefühl mehr habe. Den geringsten körperlichen Schaden trugen die davon, die sich gezwungen hatten, die ganze Nacht auf und ab zu gehen. Und am schlechtesten ging es denen, die irgendwann vor Erschöpfung zusammengebrochen waren. Wir alle waren von der Kälte so mitgenommen, dass wir von der Front abgezogen werden und ersetzt werden mussten. Und nur zwei von uns erholten sich so weit, dass sie später wieder zurückkehren konnten. Es war das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe. Und seitdem ich dem Tod einmal so nah gewesen bin, erlebe ich jeden Tag mit Überraschung und mit Staunen. Der Schneesturm hatte eine weitere erstaunliche Folge. Danach litt niemand mehr an der Ruhr. Keiner wand sich mehr mit Magenkrämpfen oder schiss sich auf der Latrine die Seele aus dem Leib zusammen mit Blut und Schleim. Dann wurde das Wetter wieder besser und die Sonne ging über dem Berg Athos und Samothrake unter, als hätte es nie etwas anderes als Frieden gegeben. Wenig später verschwanden die Soldaten an der Suvla-Bucht. Über Nacht, es war wie ein Spuk. Sie hinterließen Gewehre, die von allein auf uns schossen, denn sie hatten am Abzug Dosen festgebunden, die sich nach und nach mit Wasser oder Sand füllten. Und sobald die Dose voll war, ging der Schuss los. Sie hinterließen auch eine gewaltige Mine, die morgens unter den Schützengräben hochging, da wo wir die australische leichte Kavallerie massakriert hatten. Und sie hinterließen viele Fallen in ihren Gräben, die explodierten, wenn wir in sie vordrangen. All das waren unnötige Gehässigkeiten. Sie sprengten ihre Vorräte am Strand in die Luft, aber sie ließen doch noch so viel da, dass wir, die wir zurückblieben, 2 Jahre brauchten, bis wir alles eingesammelt hatten. Dazu gehörte auch das Corned Beef, das weder sie noch wir gemocht hatten. In den Gräben hatten einige Soldaten uns üble Scherze hinterlassen, mit Paraffin gefüllte Rumflaschen beispielsweise. Aber andere hatten uns auch etwas zu essen dagelassen, auf Tellern angerichtet und begleitet von kleinen Botschaften. Natürlich konnte ich sie nicht lesen, aber die anderen erzählten, dass es Dinge waren wie »Leb wohl, Johnny Türke, danke, dass du das Rote Kreuz respektiert hast. Und vergiss nicht, wir sind freiwillig gegangen, du hast uns nicht vertrieben.« Ich habe ein Stück Papier, mittlerweile alt und vergilbt, auf dem »Leb wohl, Abdul« stehen soll. Wir rechneten halb damit, dass die britischen und französischen Franken im Süden sich auf die gleiche Weise zurückziehen würden. Und deshalb wurden die freien Divisionen rasch von Gaba Tepe und Ariburnu dorthin verlegt, aber noch einmal erlebten wir eine Überraschung. Wieder gab es Stürme und Unwetter und es gelang ihnen, uns zu täuschen und so zu tun, als seien sie alle noch da. Und selbst in der Nacht ihres Abzugs wehrten sie noch einen Angriff ab. Bei diesem Angriff sollten wir mit Hilfe von Brettern die fränkischen Schützengräben überqueren und ihre Boote in Brand setzen. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass sich viele von uns, obwohl wir den Feind schon durch ein langes und heftiges Bombardement mit unseren neuen deutschen Geschützen zermürbt hatten, weigerten, dem Befehl Folge zu leisten. Die Offiziere prügelten mit der flachen Seite ihrer Säbel auf uns ein. Das halbherzige »Allah, Allah« erstarb auf unseren Lippen und die Franken mähten uns einfach nieder, als wir noch wie gelähmt an den Rändern unserer eigenen Gräben standen. Das Gleiche war schon einmal geschehen, etwa einen Monat zuvor. Ich habe mich oft gefragt, wie es dazu kommen konnte, aber die Wahrheit ist, dass wir monatelang nichts als Oliven und Brot gegessen hatten. Wir waren fast erfroren und in der Sonne verdorrt. Wir waren hin und her marschiert, immer und immer wieder. Wir hatten genug von dem Gerede über den Märtyrertod. Wir hatten Tod und Schmerzen zahllose Male ins Auge gesehen. Man hatte uns behandelt wie Sklaven und Hunde, uns geprügelt und beschimpft. Und jetzt waren wir einfach zu müde, um uns noch ein weiteres Mal in den Hagel der pfeifenden Kugeln und das scharfe Gestrüpp der Bajonette zu stürzen. Wir waren erschöpft und wir konnten nicht mehr. Was mich heute quält, wenn ich daran zurückdenke, das ist, wie sehr wir uns damit in den Augen der fränkischen Soldaten, die das alles mit ansahen, entehrten. Ich weiß auch, dass viele von uns desertiert waren, dass sie hinüber zu den fränkischen Linien gekrochen waren und sich ergeben hatten. Solche Männer braucht keiner. Man kann sie nur dafür verachten. Und ich male mir aus, dass es keine Türken waren. Es waren Armenier oder Araber oder Bosnier. Aber keine Türken. Als die Franken fort waren, wurden die meisten Männer der Halbinsel an andere Kriegsschauplätze verlegt. aber ich blieb bei der Garnison. Es dauerte fast 2 Jahre, bis wir alles eingesammelt hatten, was von den Franken zurückgeblieben war. Ich fand die Stelle, an der wir Fikret begraben hatten, nie wieder. Auch wenn ich in jeder freien Minute danach suchte. Das Land erwachte so schnell zu neuem Leben, dass man bald die vertrautesten Orte nicht mehr wiedererkannte. Anders als die Franken hatten wir bei uns die Stellen, an denen Gräber lagen, nicht markiert. Und oft wurden die Toten in Massengräber geworfen oder in den Schützengräben begraben. Was das Beseitigen ihrer Toten anging, waren sie sehr viel tüchtiger als wir. Und mir kommt es heute vor, als hätte ich fast die ganze Zeit zwischen Leichen gelebt und gekämpft. Wir nahmen es einfach hin. Wenn wir fränkische Gefangene machten und sie durch unsere Gräben abführten, waren sie immer entsetzt. Und damals sahen wir das als Zeichen der Schwäche an. Ich war unzufrieden, weil man mich bei der Garnison gelassen hatte. Ich wollte lieber kämpfen. Ich liebte den Kampf, die Erregung, das Gefühl, dass sich meine Seele vom Körper löste und mir zusah. Das Pochen des Bluts in den Adern, das berauschende Hochgefühl, wenn alle gemeinsam Allah, Allah riefen und hinter dem Banner her aus dem Graben stürmten, dem Märtyrertod entgegen. Erst sehr viel später fing ich an, über die Menschen nachzudenken, die ich umgebracht hatte. Natürlich sollten weitere Kriege und Kämpfe folgen, aber damals wusste ich das noch nicht. Und mir war, als schmecke das Leben auf einmal fade. In den verwaisten Schützengräben und zerzausten Bäumen hörte ich unablässig Fikrets Stimme. Ich bin aus Pera, also ist es mir scheißegal. Und ich sah die Gesichter von Kameraden, die ich längst vergessen glaubte, Gesichter von Franken, die ich getötet hatte. Manchmal schreckte ich plötzlich aus dem Schlaf auf mit heftig klopfendem Herzen und griff hastig zu meinem Gewehr in der Hoffnung, es ginge zum Angriff. Jetzt, wo die mächtigen fränkischen Schiffe auf dem Strand vor sich hinrosteten und die mächtigen fränkischen Armeen anderswo kämpften, kehrten die Ziegenhirten mit ihren wilden, rundohrigen Hunden zurück. Die Bauern holten sich den Stacheldraht für ihre eigenen Zäune. Die Städter aus Maidos durchsuchten die vertrocknenden Leichen nach Uhren und Ringen und Münzen und Zigarettenetuis. Die Schildkröten krochen wieder zwischen den Steinen der Befestigungen umher. Und die Frösche und Grillen begannen wieder zu quaken und zu zirpen. In den Wäldern blühten gelbe Blumen. Und in den Kiefern sangen wieder gelbe Vögel. Und mitten in diesem wunderbaren Frieden spürte ich nichts als Trauer und Einsamkeit. Tamara empfängt einen Besucher. Es war der Sommer des Jahres 1916, ein Jahr nach der Verschleppung von Levon und den anderen Armeniern und nur wenige Monate, nachdem die fränkischen Alliierten bei Nacht und Nebel von der Halbinsel Gallipoli verschwunden waren. Karatavuk war nach wie vor dort stationiert, aber Mehmetschik war aus seinem Arbeitsbataillon geflohen und fristete sein Dasein als Gesetzloser im unwirtlichen Taurusgebirge. Levon und seine Frau waren nach vielen Misshandlungen an Erschöpfung, Auszehrung und Verzweiflung gestorben, irgendwo auf dem Knochenweg in die syrische Wüste. Fast nichts mehr war wie früher. In Eskibatsche wurde die Arbeit von Kindern, Frauen und Greisen erledigt. Und von den wenigen, die als Versehrte von der Front heimgekehrt waren. Alle in der Stadt waren halb verhungert und die meisten hatten längst alle Hoffnung begraben. Das Vieh wurde regelmäßig von Deserteurbanden geraubt und manch einer stahl heimlich die Früchte vom Feld seines Nachbarn, obwohl er, wenn er dabei erwischt wurde, mit strengen Strafen rechnen musste. Kamele gab es nicht mehr, auch keine Pferde außer denen von Rüstem Bey und nur noch wenige Ziegen und Esel. Der wirtschaftliche und moralische Niedergang der Stadt war nicht zu übersehen. In den heruntergekommenen Straßen stapelte sich der Unrat. Zerbrochene Fensterläden hingen krumm und schief an morschen Rahmen und die einst so fröhlichen Pastellfarben blätterten überall von den Wänden. Die Kadaver der streunenden Hunde, die nicht mehr von mitleidigen Seelen mit Brotkrusten versorgt wurden, verfaulten in der Gosse und verpesteten die Luft mit dem gleichen durchdringenden süßlichen Verwesungsgestank, der auf den verwüsteten Feldern ganz Europas den satten Duft nach Erde und wilden Blumen vertrieben hatte. Die Schwachsinnigen, die früher lachend und gestikulierend beieinander auf den Mauern gesessen hatten, waren nun vollends zerlumpt, und anstelle der Freuden und Freiheiten des Irrsinns kannten sie nur noch das Elend des Hungers. Sie amüsierten weder sich noch sonst jemanden. Die wenigen offenen Geschäfte hatten fast keine Waren und keiner hatte Geld, um etwas zu kaufen. Die Läden, die vormals den von der Armee vertriebenen oder ermordeten Armeniern gehört hatten, waren geplündert. Die schmucken Verkaufsstände, die sich dicht an dicht auf dem Maidan gedrängt hatten, standen leer und verwahrlost. Auch Mehmet, der Kesselflicker, ließ sich nicht mehr blicken, zum einen, weil er kein Zinn mehr aus dem fernen und exotischen Cornwall bekam, zum anderen, weil die Kochtöpfe ohnehin nicht mehr so schnell Löcher bekamen, wenn keiner etwas zum Kochen hätte. Ali, der Schneebringer, der immer noch mit Frau und vier Kindern in dem hohlen Stamm eines riesigen Baumes hauste, trottete nicht mehr mit seinen triefenden Säcken über den Maidan, weil niemand mehr die paar Münzen für Eis erübrigen konnte. Er schätzte sich glücklich, dass er und sein Esel in den Bergen unterwegs gewesen waren, als die Gendarmen die Lasttiere beschlagnahmten. Auch Jerasimos, mittlerweile glücklich verheiratet mit Rosula, war das Schicksal gnädig gewesen. Er war mit seinem Boot draußen gewesen, als die Gendarmen die jungen christlichen Männer für die Arbeitsbataillone holten. Und jetzt schlief er unten am Strand, in der Nähe seines Bootes, für den Fall, dass sie zurückkamen. Und an guten Tagen brachte er seinen Fisch in die Stadt. Er war einer der wenigen, die wohlhabender waren als zuvor, nicht zuletzt deswegen, weil es nichts mehr zu kaufen gab, so dass er sein Geld auf die hohe Kante legen konnte. Es kamen keine Muskelmänner mit Kanonen und gestreiften Trikots mehr in die Stadt. Und auch keine Akrobaten oder Jongleure. Abdulhamid Hodja war nicht mehr zu sehen, denn er lag im Sterben. Nur die beiden Gendarmen spielten nach wie vor Tavla im Schatten der Platanen. Ein paar Dinge waren aber doch gleich geblieben. Drosulas Vater Konstantinos, von Gelbsucht geplagt und allzeit betrunken, wurde wie üblich von allen beschimpft. Iskender formte noch immer Töpfe und Vogelflöten. Und Mohammed, der Blutegelsammler, stand noch immer wie ein Fischreiher in seinem Teich, weil die Ärzte in Smyrna auch weiterhin Blutegel brauchten. Leila Hanim spielte noch immer abends auf der Ud, und ihre traurigen Schlaflieder in halbvergessenem Griechisch wehten über die Dächer der Stadt. Sie war vorübergehend in die Rolle der Hausfrau geschlüpft, weil fast alle männlichen Diener beim Militär waren, und sie verarbeitete das Fleisch der wenigen Tiere, die Rüstem Bey in den Bergen erlegte oder auf dem Markt erstand, zu improvisierten Mahlzeiten. Wie alle anderen Frauen zog auch sie los und sammelte Wildgemüse. Und es ist wahr, dass die Veränderung ihr gut getan hatte. Manchmal betrachtete sie ihre rissigen Hände mit dem tiefsitzenden Schmutz und den abgebrochenen Fingernägeln und war sogar ein wenig stolz auf sich. Sie hatte nicht mehr das schöne, doch stets schuldbewusste Gefühl, dass sie ihr Leben mit Belanglosigkeiten und Müßiggang vertat, und meistens strahlte sie vor guter Laune, trotz der vielen ungewohnten Schwierigkeiten, die das Leben in Kriegszeiten mit sich brachte. Philothei arbeitete noch immer für sie, und sie gingen oft zusammen auf die Suche nach Essbarem, begleitet von einem trägen, reichlich betagten Diener, der zu ihrem Schutz mit einer Muskete bewaffnet war. Anders als Drosula hatte Philothei nicht mehr rechtzeitig heiraten können, und jetzt wartete sie auf Ibrahims Rückkehr von der Front. Seit Monaten hatte sie kein Lebenszeichen von ihm erhalten, und ohne Leilas aufmunternde Gesellschaft hätte sie noch viel mehr unter der ständigen Angst gelitten. Und in der Nacht raubten die Bülbüls, die Nachtigallen, den Bewohnern von Eskibatsche noch immer den Schlaf. In einer solchen unruhigen Nacht schlüpfte eine Männergestalt aus einem der reicheren Häuser am oberen Ende der Stadt und tauchte ein in die Dunkelheit. Er hatte sich so fest in einen schwarzen Umhang gehüllt, dass er nahezu unsichtbar war. Und es war offenkundig, dass er nicht erkannt werden wollte. Einen Moment lang blieb er stehen, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dann machte er sich auf den Weg. Hin und wieder stolperte er über hervorstehende Steine im Pflaster und streifte die süß duftenden Blätter der Feigenbäume, die in den Ritzen zwischen Mauern und Straße wuchsen. Trotz der Dunkelheit wusste er genau, wohin er wollte, und steuerte zielstrebig darauf zu. Sein Weg führte ihn vorüber an den ehemaligen Wohnhäusern der Armenier und an der Moschee mit den zwei Minaretten und dem verstummten Brunnen. Er überquerte den Maidan, ging vorbei an der Nikolauskirche mit ihrer der Legende zufolge vom heiligen Lukas gemalten Ikone der süßen und liebenden Jungfrau, vorbei an der unteren Kirche, in der noch immer die Eule im Dachstuhl nistete und deren Beinhaus die mit Wein genetzten Knochen der christlichen Toten beherbergte. Schließlich erreichte er die Stelle, wo die Straße eine jähe Biegung machte, und stand vor einem letzten, einzelnen Haus mit flachem Dach, an dessen Fassade Kletterrosen rankten und dessen Fenstergitter das dunkle Hausinnere verbargen. Er klopfte an die schwere Tür, und als die Klappe hinter dem winzigen schmiedeeisernen Gitter sich knarzend öffnete, wehte ihm ein schwerer Duft aus Tabak und Ambra, aus Olibanum, Zitronenöl, Moschus und Patchouli entgegen, und ein paar großer, trauriger, grauer Augen, dunkel mit Kajal umrahmt, erschien. »Willkommen«, sagte eine tiefe Stimme. »Was suchst du?« Der Fremde stützte sich mit einer Hand an der Tür ab, mühte sich, dem angstvollen Pochen seines Herzens keine Beachtung zu schenken, und blickte flehend in die freundlichen grauen Augen. »Ich bin gekommen, um Tamara Hanim zu sehen«, flüsterte er. Die Prostituierte seufzte, schob die Riegel beiseite und ließ ihn ein. Er hatte dieses Haus nie zuvor betreten, und anfangs konnte er bei dem rötlichen Licht fast nichts erkennen, obwohl er aus der tiefschwarzen Nacht kam. Er befand sich in einem Raum, der in seinen besseren Zeiten wohl einmal der Seramlik des Hauses gewesen war, aber jetzt war er durch große Kelims in mehrere Separis unterteilt. Die Kelims hingen an aufgespannten Schnüren, und in jedem Separi gab es Kissen, in einigen auch Divans. In den meisten konnte er im schwachen Licht die Umrisse von leicht bekleideten Frauen erkennen, die Gesichter unnatürlich weiß, die Lippen scharlachrot geschminkt, die Augen mit Kajal umrandet. Einige lockten ihn mit schlecht gespielter Wollust und Sätzen wie »Komm zu mir, mein Löwe, komm zu mir, lass dich nieder, mein Löwe«. Andere zogen mit großen Augen und leerem Blick an ihren Wasserpfeifen und schenkten ihm keine Beachtung, sondern bliesen mit scheinbar tiefem und melancholischem Vergnügen den Rauch in die Luft. »Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind«, sagte der Besucher zu der Frau, die ihm die Tür geöffnet hatte und die noch immer neben ihm stand. »Du warst eben noch nie hier«, antwortete sie sanft. Aus dem Hintergrund hörte man die Schmerzensschreie einer Frau, die gerade ein Kind zur Welt brachte. Eine andere schluchzte, und ein Mann steuerte geräuschvoll dem Höhepunkt zu. Seine Stimme kam dem Besucher ein wenig wie die von Ali, dem Schneebringer, vor. Er fand Tamara Hanim im ehemaligen Haremlik, ebenfalls in einem kleinen Separé aus hängenden Teppichen, Kissen und einem Divan. Sie saß einfach nur da, unbewegt, außerhalb der Zeit. Die Hände zwischen den Knien gefaltet, den Kopf gesenkt. Obwohl er sie seit vielen Jahren nicht gesehen hatte, erkannte er sie sofort. Vielleicht an den Umrissen ihrer Gestalt, vielleicht an ihrer Ausstrahlung. »Tamara«, sagte er, und die Türsteherin entfernte sich lautlos. Sie blickte ihn mit ungläubigen Augen an. Er löste seinen Umhang, faltete ihn sorgsam zusammen und legte ihn neben einem Kissen auf den Boden. Sie sah die Schärpe mit den vertrauten silbernen Pistolengriffen und dem Jatan. Dann hob sie den Blick zu seinem Gesicht. Er war schmaler und älter geworden, aber er hatte sich kaum verändert, nur die Augen waren nicht mehr so stolz und blickten milder als zuvor. »Du bist es«, sagte sie schließlich, »ich bin es.« »Warum?« Er antwortete mit einer fahrigen Handbewegung. »Ich musste kommen.« Er pochte sich mit den Knöcheln seiner rechten Hand an die Brust und sagte, »es war hier drin, wie eine Stimme. Jahrelang habe ich sie verleugnet, aber jetzt höre ich auf sie. Und deshalb bin ich endlich gekommen.« Tamara weinte lautlos, und die Tränen liefen ihr über die Wangen, fielen auf die zitternden Hände in ihrem Schoß. »Du bist hier«, sagte sie. Noch einmal gestikulierte er. »Ich musste kommen.« »Setz dich, wenn dir danach ist«, sagte sie, und er ließ sich am anderen Ende des Divans nieder. Sie vergrub das Gesicht in den Händen und weinte nun lauter, ihre Schultern schüttelten sich von den Schluchzern, und sie stieß kleine Schreie aus, die ihn an einen geprügelten Welpen erinnerten. Er wusste nicht, was er tun oder sagen sollte. Und erschrocken sah er zu, wie ihr die Tränen zwischen den Fingern hervorquollen und den Handrücken hinunterliefen. Eine lange Weile ging das so, dann ließ sie die Hände sinken und lächelte matt. »Tut mir leid«, sagte sie, »das sind Frauentränen. Es sind nicht einfach nur Frauentränen, sagte er nachdenklich. Es sind deine Tränen. Tränen habe ich viele, da bin ich reich, entgegnete sie, doch ohne jede Bitternis in der Stimme. Ganz egal, wie viele ich vergieße, es kommen immer neue, und der Vorrat geht mir nie aus. Wenn ich so viele Münzen hätte, wie ich Tränen habe, könnte ich dem Teufel die Welt abkaufen. Es tut mir leid, dass du weinst, sagte er verlegen. Sie wischte sich die Augen und fragte, wie geht es dir? Mir geht es gut. Du bist dünner geworden. Das ist die Bewegung. Ich verbringe viel Zeit auf der Jagd. Manchmal bin ich tagelang unterwegs. Sonst hätten wir nichts zu essen. Nicht einmal ihr? Nicht einmal wir. Hast du noch dein zahmes Rebhuhn als Lockvogel? Mein Rebhuhn habe ich noch. Das habe ich immer gemocht. Es war ein schöner Vogel und es war auch lustig. Manche Männer nennen ihre Frau oder ihre Töchter mein Rebhühnchen. Wusstest du das? Er nickte. Einmal habe ich gehört, wie mein Vater es zu meiner Mutter sagte. Ich war sehr überrascht, ich habe ihn immer nur als strengen Mann gekannt. Es folgte eine lange Pause, dann fragte er, »Hast du genug zu essen?« Sie blickte ihm fest ins Gesicht, dann schüttelte sie den Kopf. »Wir hungern hier alle. Es gibt keine jungen Männer mehr, und die Alten sind zu arm. Einige nehmen Opium, das lindert den Hunger und die Krämpfe.« »Das ist der schwere Geruch, der über allem liegt.« Sie nickte, »ja.« »Nimmst du Opium?« Sie nehmen es, um zu vergessen, aber ich will nicht vergessen. Ich will mich erinnern. Und das Opium bringt sie um oder es treibt sie in den Wahnsinn. Sie lächelte bitter, dann fuhr sie fort, als spräche sie zu sich selbst und als bringe sie nur einen Gedanken an, den sie schon oft gedacht hätte. Aber so geht man wohl von hier fort. Man geht ins Irrenhaus oder man geht ins Grab. Ich könnte genauso gut Opium rauchen, aber ich tue es nicht. Ich gehe ins Grab, wenn die Zeit reif ist. Und ich bin sicher, es wird nicht mehr lange sein. Ich kann dir etwas zu essen bringen, sagte er. Warum solltest du so etwas tun? Mir ist einfach danach, das ist alles. Ich hätte schon gern etwas, sagte sie. Ich hatte gehört, dass ihr Hunger leidet, sagte er. Ich habe dir etwas mitgebracht. Er griff in seine Schärpe und holte ein in Tuch gewickeltes Bündel hervor. Er reichte es ihr und sie nahm es. »Ich esse es, wenn du fort bist«, sagte sie. »Es sind gute Sachen«, sagte er. »Möge das Schenken dir so wohl tun, wie mir das Empfangen«, sagte sie sehr förmlich. Nach einer weiteren langen Pause fuhr sie fort. »Manchmal höre ich von dir, von Leila Hanem.« »Sie erzählt mir auch von dir«, sagte Rüstem Bey. Sie sagt, du bist krank. Die anständigen Frauen wollen im Hammam nichts mit ihr zu tun haben, und dann kommt sie und setzt sich zu uns, sagte Tamara verächtlich. Was hasse ich diese Frauen? Wenn ich mit einer von denen verheiratet wäre, würde ich mich ersäufen. Sie ziehen einem den Mund zusammen wie Sauerkirschen, und sie sind so trocken wie Leder, und ihre Bäuche und Herzen sind voller Asche aus den Gräbern und voll von zerstoßenem Glas. Sie sagen, Leila Hanem ist nur eine Konkubine, und du achtest sie nicht. Ich habe Leila Hanems Klagen gehört, sagte er. Und das haben wir auch, wollte Tamara sagen, aber sie tat es nicht. Um Leilas Willen. Von Leila Hanem höre ich, dass du Kinder hattest, sagte er, und der Schmerz klang deutlich aus seiner Stimme. Sie sind tot. Viermal habe ich ein Kind geboren, aber sie sind alle gestorben. Ich habe sie unter Steinen begraben. Nicht weit vom Grab des Heiligen. Ich glaube, jetzt ist es vorbei damit. Sie schwieg, dann fragte sie ganz unvermittelt, »Wieso hast du dich nicht scheiden lassen?« Er war verblüfft von der Plötzlichkeit, mit der sie das fragte, und senkte den Blick, um nachzudenken. Schließlich antwortete er, »Es ging um etwas, das ich nicht erklären kann. Nun erklären vielleicht, aber die meisten könnten mit der Erklärung nichts anfangen.« Er blickte auf. Ich rede mit niemandem über diese Dinge. Ich habe keine Übung darin. Ich bin froh, dass du gekommen bist, antwortete sie. Versuche es mir zu erklären. Weißt du noch, wie ich Selim bei dir überraschte und wie ich ihn tötete und dich auf den Marktplatz zerrte, damit du gesteinigt wurdest und wie die Leute die ersten Steine warfen? Du hast mich am Haar gezerrt und mir dann den Rücken zugekehrt, als sie auf dem Maidan über mich herfielen und mich töten wollten. Deine Hände bluteten und du warst mit Selims Blut beschmiert und ich hatte dein Blut und sein Blut an mir. Und als sie auf mich losgingen, stellte ich mir vor, wie deines und meines und seines sich vermischen würden. Ich tat es, weil ich überzeugt war, dass es gerecht war und um meiner Ehre willen. Ich habe nicht einfach nur geglaubt, dass es recht war, ich wusste es. Im Heiligen Koran steht, dass man Ehebrecher steinigen soll. Das ist Brauch so, das ist das Gesetz. Ich wusste, dass es recht war. Ich musste es tun, alles andere wäre unmöglich gewesen. Aber trotz allem hatte ich schon damals Zweifel. Als ich dir den Rücken zuwandte, war es aus Scham. Scham, die mich davon abhielt, aufzustehen und den Pöbel, der sich auf dich gestürzt hatte, mit der Peitsche fortzujagen. Ich wünschte mir so sehr, ich hätte dich nicht dorthin gezerrt. Mein Wunsch nach Rache und Gerechtigkeit war längst nicht mehr so stark wie die Hoffnung, dass ich dich retten und in Sicherheit bringen könnte. Die Rache schmeckte wie Kupfer und Essig in meinem Mund und all die süße Genugtuung war verflogen. Nur die Scham hielt mich ab. Und dann, als Abdulhamid Hodja erschien und dich rettete, jubelte mein Herz vor Erleichterung, obwohl ich ihn hätte töten sollen dafür, dass er mir meine gerechte Rache nahm. Es wäre mein gutes Recht gewesen, ihn zu töten. Abdulhamid Hodja wird für alle Ewigkeit im Paradiese weilen, sagte Tamara Hanim mit sanfter Stimme. Ich habe mich nicht von dir scheiden lassen, weil du auch ohne das genug gelitten hattest. Es wäre weniger Schande gewesen als das hier, sagte sie mit einer kleinen Handbewegung, die ihr ganzes Leben einschloss. Meinst du wirklich, die Scheidung hätte mich mehr gekränkt als das? Er sah sie ein wenig schuldbewusst an. Ich habe gelitten, sagte er. Dein Leiden war wie ein Tautropfen im Ozean, sagte sie. Bisweilen hält der Tautropfen sich selbst für einen Ozean. Da täuscht er sich. Ich bin zu Abdulhamid Hodja gegangen. Wir haben oft über alles geredet. Er fragte mich, ob ich eine Unruhe in meiner Seele spürte. Denn das sei für einen aufrechten Mann das Zeichen, dass er Unrecht getan habe. Und was hast du ihm geantwortet? Ich antwortete ihm, ich spürte eine entsetzliche Unruhe in meiner Seele. Und stimmt das? Fragte sie. Auch wenn alle mir Recht geben, habe ich von Anfang an eine furchtbare Unruhe in mir gespürt über das, was ich getan habe und was mit dir geschah. Weil ich diese Unruhe spürte, habe ich mich nicht von dir scheiden lassen, auch wenn es ein Skandal war und bis heute geblieben ist. Nach wie vor bist du meine Frau. Und als meine Frau wirst du sterben. Und ich werde ein weißes Tuch bringen und ein Grab für dich stiften und einen Grabstein in Gestalt einer Tulpe, wenn du als erste von uns beiden gehst. Das mag keinen großen Wert haben, aber es gibt meiner Seele ein wenig Ruhe. Wenn du dich nicht von mir scheiden lässt, kannst du Leila Hanim nicht heiraten. Ein Mann kann mehr als nur eine Frau haben. Überleg doch, wie viele der Prophet hatte. Aber du bist ein moderner Mann. Du bist wie die Leute in Smyrna. Du kleidest dich gern in fränkischen Kleidern und du hast nur eine Frau. Das ist wahr. Ich kann nur eine Frau haben. Was ist mit Leila Hanim? Leila Hanim ist eine Hetäre. Vielleicht wäre sie gern meine Frau, aber sie wäre wie ein Vogel, den man an einem Zweig festbindet und der dort sitzt und singt und der sich am Ende die eigenen Federn ausrupft und verblutet. Sie wäre keine gute Frau, aber sie ist eine wunderbare Konkubine. Wenn ich sie zu meiner Frau machte, das wäre, als bände man einen Hund an und erwartete, dass er nun Milch gibt und meckert wie eine Ziege. Sie möchte deine Ehefrau sein, das weiß ich. Du verstehst sie nicht. Und wenn du nicht ihr Mann bist und die Ehe mit mir noch gültig ist, dann bist du ein Ehebrecher, wenn du bei ihr liegst. Er lachte bitter. Dann sollte ich mich wohl vom Pöbel auf dem Maidan steinigen lassen. Dich würden sie nicht steinigen. Du bist keine Ehefrau. Du bist keine junge Frau, die sich nicht wehren kann. Du bist ein Löwe und die anderen sind kläffende Köter. Wenn du brüllst, laufen sie davon. Er lächelte sie an. Du hast sie sehr verändert. Früher wärst du zu zaghaft und zu demütig für solche Worte gewesen. Jetzt sprichst du mit mir, wie Leila Hanim es tut. Es kommt nicht oft vor, dass Frauen offen reden. Tamara sträubte sich ein wenig. Ich kannte meinen Platz, ich wusste, was von mir erwartet wurde. Damals war ich eine ehrsame Frau. Heute bin ich das nicht mehr und Leila Hanim ist es auch nicht. Und deshalb reden wir ohne Furcht. Als wolle er seine Gedanken auf die früheren Bahnen zurücklenken, sagte er noch einmal, »Ich habe nur die eine Frau.« »Ich bin nichts Nütze als Frau«, sagte sie. Er nahm seinen Mut zusammen und erklärte unverblümter, als er beabsichtigt hatte, »Tamara Hanim, ich will wieder bei dir liegen.« Sie sah ihn verblüfft an und fragte, »Bei mir?« »Ja.« »Nach allem, was ich gewesen bin, allem, was geschehen ist. Was ist mit Leila Hanim? Ist sie denn keine gute Geliebte?« »Leila Hanim ist immer sehr gut zu mir gewesen, aber die Zeit vergeht und heute kann ich mich bei ihr nicht mehr vergessen. Zweifel hatte ich von Anfang an in meinem Herzen und das Vergnügen ist nach wie vor groß. Aber so trunken wie zuvor bin ich nicht mehr. Sie ist meine Gefährtin geworden. Wir leben zusammen, weil es schön ist. Wir sind umschlungen wie die Ranken zweier Weinstöcke. Und trotzdem fühle ich mich wieder oft allein. Sie hatte die Einsamkeit vertrieben, aber sie ist zurückgekehrt. Trotzdem hörte sich doch nach einem schönen Leben an mit ihr, meinte Tamara. Ein sehr schönes Leben. Ich weiß noch, als ich in Istanbul war, auf der Suche nach jemandem wie ihr, da ging ich zuerst in eine Moschee, und es war Freitagmorgen. Er runzelte die Stirn und seufzte. Das Jammern der Frau im Kindbett brach abrupt ab, und sie warteten auf den ersten Schrei des Kindes. Aber keiner kam. »Wieder ein Totes«, sagte Tamara. »Ich habe dich nie vergessen«, rief er plötzlich. »Ich habe immer an dich gedacht. Du bist wie jemand, der mir von einem fernen Bergkamm aus zuwinkt, jemand, der ruft und dessen Stimme ich erst nach einer Weile erkenne. In der kurzen Zeit, die du bei mir warst, hast du eine Saat ausgesät. Und diese Saat ging in mir auf, auch wenn ich es damals nicht wusste, aber heute weiß ich, dass das, was da wächst, die Ranken eines weiteren Weinstocks sind, die sich mit meinen eigenen umschlingen. Du fehlst mir, und ich will wieder mit dir liegen, auch wenn ich jetzt eine Hure bin. Nein. Auch wenn ich ungeschickt war und nicht viel Vergnügen zu bieten hatte. Sein Schweigen verriet ihr, dass er genau das gemeint hatte, und sie sagte, ungeschickt bin ich noch immer. Und weniger vergnüglich denn je. Ich habe mich nie verstellt, und das hätte ich tun müssen, wenn ich meinen Lebensunterhalt hätte verdienen wollen. Unter den armen Huren hier bin ich eine der Ärmsten. Manchmal sucht man etwas anderes als Vergnügen. Bei uns ist etwas zerbrochen, wie ein Topf, der zu Boden gefallen ist. Manchmal, und wenn man die Stücke nicht fortgeworfen hat, kann man sie aneinander halten, und dann kann man sehen, ob sie noch gut genug passen und wo vielleicht Splitter fehlen. Und man wünscht sich von Herzen, dass alles wieder zusammengefügt würde. Manchmal, wenn ich mit Leila Hanim zusammen bin, betrachte ich ihr Gesicht im Dunkeln. Und in Gedanken sehe ich dein Gesicht und spüre deinen Leib. Auch das ist Untreue, sagte Tamara, auch wenn dich wohl keiner dafür steinigen würde. Sie betrachtete ihre Hände, als wären sie etwas, das gar nicht zu ihr gehörte, und sah, wie sie zuckten. Ich kann nicht bei dir liegen, ich habe zu viele Krankheiten. Krankheiten? Ja, Krankheiten. Deswegen sind meine Kinder gestorben. Du würdest dich bei mir anstecken. Und dann würdest du die Krankheit an Leila Hanim weitergeben. Und vielleicht verlöret ihr den Verstand, wie es vielen Huren geht. Und mit Sicherheit würdet ihr beide vor der Zeit sterben, so wie ich. Deshalb lasse ich nur noch die Wertlosen zu mir. Das heißt, für dich zähle ich nicht zu den Wertlosen. Ich habe manches über dich gedacht, aber nicht ein einziges Mal habe ich dich wertlos genannt. Ich bin ein wertloser Mensch und deshalb kann ich auch mit den Wertlosen zusammen sein. Ihre Wertlosigkeit und meine Wertlosigkeit erlauben es mir und sind meine Rechtfertigung für das, was ich tue. Einmal da war ich überzeugt, dass du wertlos bist, sagte er. Doch selbst als ich es mit Händen greifen konnte, glaubte ich es noch nicht, und heute weiß ich, dass mein Urteil falsch war. Mein Urteil kam von dem her, was alle wussten, aber nicht von hier drinnen. Noch einmal klopfte er sich mit den Fingerknöcheln der rechten Hand an die Brust, dann fragte er unvermittelt: Sind das Krankheiten, die man heilen kann? Jetzt, wo Sie Levon den Armenier abgeholt haben, gibt es keinen Apotheker mehr, und der Arzt, der uns aus Freundlichkeit behandelte, war auch Armenier. Und wenn ich dich nach Smyrna brächte? Da muss es doch Ärzte geben, die dir helfen können. Es gibt kein Heilmittel, jedenfalls keines, von dem wir hier gehört haben. Die Mittel, die zu haben sind, machen einen genauso krank wie die Krankheit. Und soweit ich sehe, hilft keines davon. Ich möchte dich gern nach Smyrna zu einem Arzt schicken. Sehr ruhig sagte sie: Ich bin zufrieden, wenn ich bald sterbe. Dieses Leben ist nichts als der Seramlik des Todes, und ich habe keine Freude daran. Selbst wenn ich geheilt würde, könnte es für mich kein Glück geben, und auch dann würde ich nur auf den Tod warten. Und, fuhr sie fort, die unglücklichen Frauen hier sind meine Gefährtinnen. Wir kümmern uns umeinander, auch wenn wir noch so wenig tun können. Es sind Geschiedene oder Witwen oder Entehrte. Und ich nehme sie als meine Schwestern und Mütter, bis die Zeit gekommen ist, wo ich neben meinen Kindern begraben werde. Trotzdem werde ich mich bei den Ärzten erkundigen, wenn ich wieder nach Smyrna komme. Das kannst du tun, sagte sie. Rüstem Bey erhob sich, im Begriff zu gehen, und hüllte sich von Neuem in den weiten schwarzen Umhang. Wenn du nicht krank wärst und ich dich gebeten hätte, hättest du wieder bei mir gelegen? Sie sah ihn sehr ernsthaft an. Ja, mein Löwe, das hätte ich. Und danach hätte ich von Neuem geweint. Und vielleicht hätte ich nie wieder aufgehört. Er kam näher zu ihr hin und legte ihr die Hände auf den Kopf, als wolle er sie segnen. Er wollte ihren Kopf ein wenig in den Nacken drücken. Lass mich noch einmal dein Gesicht sehen. Lass mich in deine Augen blicken, die mich immer so traurig angesehen haben, als du noch jung warst. Sie machte sich los. Nein, sieh mich nicht an. Was meinst du, warum wir es so dunkel hier haben? Wenn du mich ansiehst, siehst du die Krankheiten. Du siehst, dass ich verflucht bin, und dann kannst du nicht mehr an mich denken. Sie ließ den Kopf sinken, hielt sich die Hände vors Gesicht, spannte die Schultermuskeln an. Er trat einen Schritt zurück, die Hände an den Seiten. Ich bring dir Geld und Essen, so gut ich kann. Wirst du Leila Hanim erzählen, dass du hier warst? Nein. Als er gegangen war, öffnete Tamara das Päckchen und fand Oliven, Käse, Brot und Hühnerfleisch. Außerdem war ein paar aus Goldmünzen gemachter Ohrringe darin und ein paar bestickter Pantoffeln, in denen sie ein Geschenk wiedererkannte, das er ihr in den ersten Monaten ihrer Ehe aus Smyrna mitgebracht hatte, und das sie gehörig, doch ohne Freude und ohne Dankbarkeit entgegengenommen hatte. Sie musste daran zurückdenken, wie sie diese Pantoffeln immer vor ihre Tür gestellt hatte, damit er glauben sollte, sie habe Besuch. Der Tod des Abdulhamid Hodscha. Nach der Schlacht um Gallipoli blieb Karatavuk von weiteren Kampfeinsätzen verschont, jedenfalls bis zur griechischen Invasion einige Jahre später. Er war bei der osmanischen Garnison auf der Halbinsel stationiert, wo er vor Langeweile fast umkam und sich danach sehnte, endlich wieder ins Feld zu ziehen. Er verbrachte seine Zeit mit einer endlosen Abfolge von Drill, Wachdienst und Ausbesserungsarbeiten an den Verteidigungsanlagen. Als guter Scharfschütze, der sich auch geschickt zu tarnen wusste, konnte er allerdings manchen beschaulichen Tag an entlegenen Verstecken zubringen, wo er Ausschau nach verdächtigen Bewegungen hielt. An diesen Orten war er der einzige Lebende unter zahllosen, zerschmetterten Körpern und verwesenden Leichen. Im Laufe der Zeit gewöhnte er sich an sie, bis er sie irgendwann gar nicht mehr wahrnahm. Die Aasvögel verschwanden, die Ratten litten Hunger und fraßen sich gegenseitig. Die Aufgabe, ganze Armeen von Toten zu begraben, ging über die Kräfte der Militärführung. Und so blieben sie einfach liegen. Niemand störte ihre Ruhe, abgesehen vom Gras und den Büschen, die auf ihren Knochen wuchsen, bis die Alliierten nach dem Krieg kamen und versuchten, Tausende und Abertausende von Skeletten zu identifizieren, die meisten noch mit den Resten ihrer alten Uniformen. ohne Uniform lässt sich die Nationalität eines toten Soldaten kaum noch bestimmen. Und viele namenlose, unvollständige Knochenhäufchen endeten in Massengräbern, gemeinsam mit ihren einstigen Feinden überragt von Denkmälern, deren Inschriften versicherten, dass sie auf ewig unvergessen blieben. Angesichts eines so spektakulären Gemetzels mag es abwegig scheinen, dem Tod eines einzelnen Menschen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es liegt nun einmal in unserer Natur, dass der Abschied von einem Freund oder Bekannten uns tiefer berührt als der Tod von 100.000 Fremden. Wenn etwas Wahres an dem jüdischen Sprichwort ist, dass der, der ein einziges Leben rettet, die ganze Welt rettet, dann steckt ebenso viel Wahrheit in dem Satz, dass beim Tod jedes Menschen die ganze Welt mit ihm stirbt. Abdulhamid Hodjas Krankheit begann etwa zu der Zeit, als die Alliierten sich aus Gallipoli zurückzogen. Aber niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass er nur noch wenige Monate zu leben hatte. Eines Tages, als die ersten Blumen sich mühsam einen Weg durch den Boden bahnten, ging Aisha Hanim, zerlumpt und abgemagert durch die gespenstisch leeren Straßen, zur Hintertür von Polyxenis Haus und stellte ihre Schuhe wie üblich in die Wandnische. Sie waren sehr abgetragen und in letzter Zeit ging Aisha immer häufiger barfuß, um sie zu schonen. Sie öffnete die Tür, rief leise einen Gruß und schlüpfte ins Haus. Polyxeni, ebenfalls dünn und abgehärmt, saß auf dem Divan, wo das Licht vom Fenster auf ihre Arbeit fiel. Sie war gerade dabei, einen Flicken auf ein paar Pluderhosen zu nähen. Ohne aufzublicken, stieß sie einen leisen Freudenlaut aus und rief »Merhaba, merhaba«. Aisha setzte sich neben ihre alte Freundin und sagte, »Tut mir leid, ich habe dir nichts mitgebracht. Wenn ich etwas gehabt hätte, hätte ich es getan.« »Wir haben alle nichts«, sagte Polyxeni. »Wir leben alle von Luft und Hoffnung. Ich habe nicht mal einen einzigen Melonenkern. Ich weiß nicht, was wir tun würden, wenn Philothei uns nicht ab und zu etwas von Rüstem Bey mitbrächte.« Aus dem Dunkel der Ecke kam die krächzende Stimme von Urgroßvater Sokratis. »Ich bin jetzt 94.« Und zur Antwort erhob sich Aisha, ging zu ihm hin, küsste seine Hand und sagte, »Ach, Großvater Sokratis, mögest du für immer 94 bleiben.« »Solange ich zurückdenken kann, war er immer 94,« sagte Polyxeni. »Es ist schön, wenn man so lange leben darf«, sagte Aisha, setzte sich wieder und ließ den Kopf hängen. Polyxeni blickte auf und an dem Beben der Schultern sah sie, dass ihre Freundin weinte. »Aisha, was fehlt dir?« fragte sie und legte tröstend den Arm um sie. »Was ist geschehen?« »Der Hodja«, sagte Aisha. »Mein armer Mann.« »Der Hodja, was ist mit ihm?« »Er lebt nicht mehr lange.« »Aber er ist doch noch gar nicht alt.« »Viele sind jünger als er gestorben und nicht nur die Soldaten. Es ist nicht leicht, davon zu sprechen.« Er hat sich nie wieder davon erholt, dass Soldaten sein Pferd weggenommen haben. »Aber man stirbt doch nicht, weil man ein Pferd verliert«, rief Polyxeni. Noch nie hatte sie von jemandem gehört, der aus Trauer um ein Pferd gestorben war. »Oh nein, Polyxeni, es ist viel schlimmer.« »Was ist es, Aisha? Du musst mir alles erzählen.« »Es ist etwas Peinliches.« »Peinlich?« »Ach, Polyxeni, du darfst es niemandem erzählen. Der Hodja kann nicht mehr pinkeln.« »Nicht mehr pinkeln?« »Es bringt ihn um. Er hat solche Schmerzen, dass ihm die Tränen übers Gesicht laufen, weil er nicht laut schreien will. Sein Bauch ist so prall wie ein Wasserschlauch.« »Wie lange hat er das schon?« »So schlimm ist es erst seit ein paar Tagen, aber es hat schon vor langem angefangen. Er ging nach draußen und dann kam er zurück und sagte, das Zeug will einfach nicht raus. Und dann wurde es schlimmer. Er stand stundenlang draußen und wartete, dass wenigstens ein paar Tropfen kamen und dann kam er zurück. Und ein paar Minuten darauf ging er schon wieder nach draußen und versuchte es neu. Gott hat beschlossen, dass es Zeit ist, sagte er und ich antwortete. Dein Leben lang hast du Gott treu gedient, warum lässt er dich dann so leiden? Da wusste der Hodja nichts zu sagen und es dauerte eine Weile, bis er antwortete. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es scheint, er hat sich von mir abgewandt. Aisha streckte die Hand aus. Polyxeni, bitte, Ich möchte, dass du das hier vor euer Bild legst und bei der Mutter Jesu um Hilfe flehst. Wenn Gott den Hodscher und mich nicht erhört, vielleicht hört er auf Maria, die Mutter Jesu. Polixeni sah, dass Aische ihr eine kleine Silbermünze hinhielt. Sie nahm die Opfergabe und reichte sie Aische zurück. »Die Mutter Jesu braucht kein Geld«, sagte sie sanft. »Die Mutter Jesu weiß, dass du es dringender brauchst als sie. Im Himmel braucht niemand Geld. Und nicht einmal die Mutter Jesu könnte es ausgeben. Sie wird wissen, dass du ihr die Münze opfern wolltest. Ich gehe zur Kirche und küsse die Ikone und bitte sie um Hilfe für dich. Und die Mutter Jesu wird nicht vergessen, dass du ihr das Geld darbringen wolltest.« »Danke«, sagte Aische, und ihre Augen schwammen vor Tränen. »Aber bist du dir sicher? Was ist, wenn die Mutter Jesu uns nicht erhört?« »Wir sollten einen Arzt suchen«, sagte Polixeni. »Meinst du nicht, ein Arzt wüsste, was zu tun ist?« »Die Ärzte sind alle fort. Es ist kein einziger mehr hier. Und sie waren allesamt Christen. Ich hätte sie nicht bezahlen können.« »Vielleicht gibt es einen Arzt in Smyrna.« »Bis dahin ist es zu spät. Der Hodscher liegt im Sterben. Er würde auf der Reise sterben, und wenn wir jemanden holen wollten, wäre er tot, bevor wir zurück sind. Ach, Polixeni, du würdest weinen, wenn du ihn jetzt sehen könntest. Er redet irre, seine Haut wird gelb, und sein Leib ist voller weißer Kristalle wie Salz, und ich wische sie fort, wenn der Schweiß trocknet, und sein Atem riecht übel, und er stinkt nach Pisse, und...« Aische verbarg ihr Gesicht in den Händen. »Was noch, Aische, was quält dich?« »Er hat Blut in den Augen. Es waren so schöne, so freundliche Augen, das haben alle gesagt, und jetzt sind sie voller Blut.« »Ich habe 12 Kinder«, sagte Großvater Sokratis, und die Frauen kümmerten sich überhaupt nicht um ihn. Als Aische von ihrem Besuch bei Polixeni zurückkehrte und Polixeni in die Kirche gegangen war, um die Hilfe der Panagia zu erflehen, fand sie Abdulhamid Hodscha sehr geschwächt und dem Ende nahe. Sein Gesicht war eingefallen, wodurch die Hakennase noch größer aussah, als sie war, und die Haut war wie Pergament. Aische kniete sich neben ihn zusammen mit ihrer Tochter Haseki, die dem Vater die Hände streichelte und leise weinte. »Ach, meine Tulpe«, flüsterte der Hodscha. Unter Mühen hob er die Hand und winkte Aische näher heran. Sie hielt ihr Ohr an seine Lippen, und er sagte: »Gott hat mir einen hässlichen und entsetzlichen Tod bestimmt. Es tut mir leid, dass du ihn mit ansehen musst.« Er schwieg, und Aische sprach zu ihm, überzeugt, dass er zuhörte. »Abdulhamid, ist es wahr, was manche Leute sagen, dass eine Frau keine Seele hat und nicht ins Paradies kommt?« Diese Frage hatte sie von dem Augenblick an gequält, in dem ihr klar geworden war, dass ihr Mann sterben würde. Der Gedanke, dass sie die Ewigkeit von ihm getrennt verbringen müsste, war ihr unerträglich. Der Hodscha lächelte schwach, die Augen geschlossen, und drückte leicht ihre Hand. »Ohne dich«, flüsterte er, »da könnte es, da wäre es ja kein Paradies.« Ungläubig mit verzweifeltem Herzen sahen Aische und Haseki zu, wie der Tod kam. 2 Stunden darauf klopfte Polixeni bei Iskender, dem Töpfer, an die Tür und bat seine Frau Nermin, Iskender um einen Gefallen zu bitten. Iskender war im Grunde der einzige halbwegs kräftige muslimische Mann, den es in der Stadt noch gab, und sie ließ ihm sagen, dass Aische und Haseki versucht hätten, ein Grab für Abdulhamid Hodscha auszuheben. Sie hatten aufgeben müssen vor Erschöpfung und Auszehrung, und Steinen und Dunkelheit und Kummer und Baumwurzeln, und waren nach Hause gegangen, wollten schlafen bis zur Morgenröte und dann das Grab zu Ende graben und den Leib des Hodschas hineinlegen, wie das Gesetz es befahl. Iskender hörte sich die Botschaft an, die seine Frau übermittelte, und auch wenn er nicht gern in der Nacht draußen war, wusste er doch, dass es eine Ehre war, für den Imam das Grab zu graben. Und er überlegte sich, dass die Ehre noch größer wäre, wenn niemand wüsste, dass er es gegraben hätte. Und so bat er Nermin, Polixeni auszurichten, dass sie nichts davon Aische sagen solle. Dann nahm er Spaten und Axt und zog vom Mond beschienen in den Wald. Und 2 Stunden darauf kehrte er zurück, schmutzig, müde und zufrieden. Verblüfft von dem Wunder des fertigen Grabes und auch ein wenig erschrocken, hüllten Aische und Haseki den verbrauchten Leib des Abdulhamid Hodscha in ein weißes Leichentuch und trugen ihn auf einer Bahre zum Friedhof, wo sie ihn begruben, mit seinem Koran in den Händen und Nilüfers bronzenem Harnisch als Ruhekissen für seinen Kopf. Nach dem Krieg, als die Steinmetze zurückkehrten, ließen sie einen Grabstein meißeln und bemalten ihn. Einen Stein in Gestalt eines Fees, um den ein weißer Turban geschlungen war. Manche sagen, es sei das Werk von Engeln gewesen. Andere wollen das nicht glauben, aber die Geschichte von dem Imam, der ein so heiliger Mann war, dass sein Grab sich über Nacht von selbst aushob, wird in der Gegend noch heute erzählt. Und diese Geschichte und der Grabstein sind alles, was von ihm bleibt. Mustafa Kemal, 16. Mustafa Kemal ist überzeugt, dass die Deutschen das Osmanische Reich in den Ruin treiben, weil sie Truppen und Vorräte fordern, die dringend im Land selbst benötigt werden, und dass sie insgeheim darauf hinarbeiten, die Türkei in eine Kolonie zu verwandeln. Er glaubt, dass Enver Pascha sich zum Schoßhündchen der Deutschen gemacht hat und schreibt lange, zornige Briefe an den Großvezier. Er hält dem Außenminister einen Vortrag, in dem er die deutsche Dominanz im Generalstab anprangert. Nach einem kurzen Urlaub in Sofia kehrt er nach Adrianopel zurück und übernimmt das Kommando über das 16. Armeekorps, eine Einheit, die von Gallipoli in den Kaukasus verlegt werden soll, um Envers drohende Niederlage im Feldzug gegen die Russen abzuwenden. In Adrianopel feiert die Bevölkerung von seinem alten Kameraden Major Isettin, entsprechend instruiert, ihn als Helden. Im Gegensatz dazu hüllt man sich bei der offiziellen Siegesfeier in Istanbul in Schweigen und würdigt Mustafas Leistungen in Gallipoli mit keinem Wort. Das neue Kommando ist keine prestigeträchtige Angelegenheit, aber immerhin wird Kemal jetzt zum Brigadegeneral befördert und erhält den Titel Pascha. Er findet die Armeen in Diyarbakir in einem beklagenswerten Zustand, krank und schlecht ausgerüstet, unorganisiert und demoralisiert. Und seine Forderungen an Istanbul verhallen ungehört. Die Russen greifen an, bevor er die Lage im Griff hat, und er sieht sich gezwungen, persönlich an einer blutigen Schlacht teilzunehmen und mit dem Bajonett in der Hand an der Seite seiner Männer zu kämpfen. Auf eigene Faust befiehlt er den Rückzug, im Vertrauen darauf, dass die Russen nicht folgen werden. Bis zum Sommer hat er seine Soldaten so weit, dass sie innerhalb von 5 Tagen Bitlis und Musch einnehmen und die Russen vertreiben. Er bekommt den Orden vom Goldenen Schwert. Dann erobern die Russen Musch zurück. In diesem Winter sind die Truppen erneut in einer hoffnungslosen Lage. Sie haben weder Proviant noch Ausrüstung, was sinnigerweise daran liegt, dass sie in einer Region stationiert sind, aus der die armenische Bevölkerung deportiert wurde. Es gibt keine Bauern, keine Handwerker, keine Händler mehr. Und die Gegend ist öde und verlassen. Zu allem Überfluss haben die russischen Armeen einige 100.000 halb verhungerte muslimische Flüchtlinge vor sich hergetrieben, darunter viele Kurden. Armenier und Kurden hassen sich schon seit Jahrhunderten. Und da es in der russischen Armee viele armenische Einheiten und Offiziere gibt, werden die Kurden Opfer der gleichen Grausamkeiten, mit denen sie selbst immer gern die Armenier quälten. In ihren zerlumpten Sommeruniformen, die Füße nur mit Lappen umwickelt, sterben Kemals Soldaten in Schneestürmen und erfrieren in Höhlen. Die Männer müssen mit einem Drittel der üblichen Rationen auskommen, die Tiere haben überhaupt nichts. Mustafa Kemal wird nochmals befördert. Dann kommt die Oktoberrevolution seiner zerlumpten Armee zu Hilfe. Die Front stabilisiert sich und die russische Armee verliert an Schlagkraft unter ihrer neuen Führung, proletarischen Soldatenräten, die abwegige, unausführbare und weitschweifige Befehle ausgeben und die bisherigen Offiziere in den Mannschaftsrang zurückversetzen. In dieser Zeit schließt Kemal Freundschaft mit Oberst Ismet, der ihn während seiner weiteren politischen Laufbahn begleiten und nach ihm Präsident werden soll. Ismet ist von seinem Naturell her das genaue Gegenteil von Kemal und wird gerade dadurch unentbehrlich für ihn, aber anfangs verstehen die beiden sich überhaupt nicht. Jetzt, wo die Kämpfe an der russischen Front ruhen, sorgt Mustafa Kemal für intellektuelles Niveau in der Offiziersmesse und verwandelt jede Mahlzeit in ein Symposium, bei dem er seine brillante Rednergabe in gewohnter Manier zur Geltung bringen kann. Er entwickelt seine Ideen über die Emanzipation der Frau, von der er sich eine günstige Wirkung auf die Männer erhofft. Mittlerweile hat man in Istanbul ein Komplott zur Absetzung von Enver Pascha aufgedeckt und Kemal gerät in den Verdacht der Mittäterschaft, aber es ist unwahrscheinlich, dass er etwas damit zu tun hat. Mit einem taktisch geschickten Schachzug überträgt Enver ihm das Kommando im Hijaz, wo der Emir von Mekka die Araber auf Drängen der Briten zum Aufstand angestachelt und sich selbst zu ihrem König erklärt hat. In Mesopotamien beginnt unter dem Kommando der Generäle Maud und Allenby eine spektakuläre Siegesserie für die Briten, in deren Verlauf Kut und Bagdad fallen. Allenby gelingt eine Reihe von genialen Täuschungsmanövern. Mustafa Kemal erklärt sich bereit, das Kommando über die 7. Armee unter Marschall Falkenhayn zu übernehmen, doch vom ersten Moment an ist klar, dass es ihm in erster Linie darum geht, Falkenhayn möglichst viele Steine in den Weg zu legen, weil er glaubt, die Deutschen wollten die Osmanen langfristig aus dem Mittleren Osten verdrängen und dort selbst die Herrschaft übernehmen. Er führt sich so spröde und widerspenstig auf, wie nur er es versteht, und besteht darauf, das Kommando über alle Operationen persönlich zu übernehmen und die Deutschen seinem Befehl zu unterstellen. Enver Pascha sucht nach einem Kompromiss, aber Kemal verweigert ein Treffen mit dem deutschen Kommandeur, legt zornig sein Amt nieder und schickt ihm eine Summe in Gold zurück, mit der der Deutsche ihn angeblich bestechen wollte. Nun völlig mittellos verkauft er seine Pferde an seinen Freund Cemal Pascha, weil er das Geld für die Heimreise benötigt. Als er wieder in Istanbul ist, erkrankt er an einer Niereninfektion und der Krieg muss ohne ihn weitergehen. Die Osmanen erobern im Osten an Russland verlorene Gebiete zurück, nicht zuletzt um armenische Massaker an Muslimen zu unterbinden. Der Sultan stirbt und sein Nachfolger ist ein versponnener Prinz. Mustafa Kemal wird zu diesem Zeitpunkt in einer Wiener Klinik behandelt und beschäftigt sich erneut mit der Emanzipation der Frau. Er schreibt, dass es seine Aufgabe sei, das türkische Volk auf sein eigenes Niveau emporzuheben und dass nicht er sich dem Volk anpassen müsse. Noch ehe er ganz genesen ist, wird er nach Istanbul zurückbeordert, aber er erkrankt an der spanischen Grippe und das verzögert seine Abreise. Dreimal ist er zur Audienz beim neuen Sultan Mehmed und versucht ihn davon zu überzeugen, dass er selbst den Oberbefehl über die Armee übernehmen muss. Aber der Sultan hat Bedenken und überträgt Kemal den Befehl über die 7. Armee in Palästina, wo er, wie schon zuvor in Gallipoli, dem Kommando von Otto Liman von Sanders unterstehen wird. Seine neue Truppe ist in einem elenden Zustand. Die Gegend wimmelt von britischen Spionen und er kann nicht leugnen, dass die Bevölkerung es kaum erwarten kann, dass die Briten kommen und die Osmanen vertreiben. Er selbst leidet noch immer an seiner Nierenentzündung. General Allenby bereitet der 8. Armee eine vernichtende Niederlage. Und als Folge dessen muss Kemals 7. Armee sich ebenfalls zurückziehen. Die osmanische Armee ist mittlerweile so demoralisiert, dass 300.000 Soldaten desertieren. Die Männer haben keine Sommeruniformen für die unerträgliche Hitze des Jordantals. Und die Verpflegung ist wie immer miserabel. Das vielleicht Schlimmste aber ist, dass der alte Mythos von der Einheit aller islamischen Länder ein für alle Mal zerstört ist. Liman von Sanders will die Truppen neu organisieren und umgruppieren, aber sein Vorhaben scheitert. Die australische Kavallerie erobert Damaskus und setzt in ihrer Ahnungslosigkeit eine arabische Regierung ein, die sogleich einen Aufstand anzettelt, den niemand mehr in den Griff bekommt. Mustafa Kemal muss sich nach Aleppo zurückziehen, kann sogar auf dem Rückzug eine Reihe von britischen Angriffen erfolgreich abwehren, die letzten Gefechte dieses Krieges. Er tritt die Nachfolge von Liman von Sanders als Oberkommandierender im südlichen Frontabschnitt an. Er ist gerade erst 37 Jahre alt und der Kern seiner Truppen ist ihm nach wie vor treu ergeben. Erschöpft und ausgemergelt bewachen sie die lange Grenzlinie, die künftige Grenze eines neuen Staates. Einer von diesen Soldaten ist Ibrahim der Ziegenhirte, der später den Beinamen der Wahnsinnige tragen wird. Er hat Tausende von Meilen zurückgelegt, hat Hitze und Kälte ebenso getrotzt wie Verwundungen, Hunger, Krankheit, Verzweiflung und Granaten. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst, ausgezehrt und geschwächt, mit blutendem Zahnfleisch und ohne einen einzigen Fetzen seiner einstigen Uniform. Seine Füße stecken in den Resten eines Paars Stiefel, das er einem indischen Soldaten nach der Belagerung von Kut abgenommen hat. Er weiß nicht, dass er diesen Mann damit zum Tode verurteilt hat, weil die Kriegsgefangenen anschließend von arabischen und kurdischen Geleittrupps 2000 Meilen weit zu Fuß ohne Nahrung, Kleidung oder Wasser durch die mörderische Hitze gehetzt wurden. Ibrahim hat oft mit dem Gedanken gespielt, zu desertieren. Aber er kennt den Heimweg nicht und außerdem wäre es gegen sein Ehrgefühl. Er ist zutiefst verunsichert von der Erkenntnis, dass es offenbar nicht genug ist, einfach nur Muslim zu sein. Aber die Vorstellung, dass er jetzt vor allem Türke ist, macht ihm neuen Mut. Als in den plötzlich nutzlos gewordenen Schützengräben auf den Hügeln hinter Aleppo der Frieden einkehrt und die Männer nun unter offenem Himmel schlafen, träumt er nur noch von der Heimkehr und seiner Heirat mit Philothei, die er zu seinem Unglück von Kindheit an geliebt hat, die ihm versprochen ist und die sein Schicksal sein wird. Er hat eine schwere, aus Goldmünzen gemachte Halskette für sie, die er in einem verlassenen armenischen Haus erbeutet hat. Seit Monaten trägt er sie bei sich und hätte sie nie verkauft, nicht einmal, als er dem Hungertod nahe war. Er weiß nicht, ob Philothei noch am Leben ist. Und auch sie hat schon seit 4 Jahren nichts mehr von ihrem Verlobten gehört. Philothei ist nach wie vor bei Leyla Hanim in Diensten. Und dieser Tage verbringt sie ihre Mußestunden in vollkommener Reglosigkeit. Denn sie hat gelernt, sich in ihr Schicksal zu fügen und zu warten. Rings um sie her vernichtet Rüstem Beys prachtvolle Uhrensammlung im perfekten Gleichklang die Zeit. Die Uhren messen die Stunden mit ihrem Schlagwerk ab, lassen Monate mit ihrem Ticken verströmen. Philothei ist immer noch schön. Aber ihre Augen leuchten jetzt vor Melancholie, nicht mehr vor Leidenschaft. Und sie sitzt auch nicht mehr vor dem Spiegel, wie sie es von Leyla gelernt hat, und versucht nicht mehr, ihr Gesicht noch schöner zu machen. Jetzt sucht ihr inneres Auge nach Dingen jenseits des engen sichtbaren Horizonts. Ich bin Philothei. 11. Einmal kam Ibrahim und sagte mir ein Gedicht, das er selber gemacht hatte. Er erzählte, er hätte es von einem Händler aus Kreta gehört, aber er wusste nur noch so wenig, dass er es ganz neu machen musste. Es ging so. Ich küsste deine roten Lippen und die meinen färbten sich rot. Ich wischte mir über die Lippen, da ward mein Taschentuch rot. Ich wusch es im Wasser des Flusses und das Wasser färbte sich rot. Und bald war das Rot überall, an fernen Gestaden und auch mitten im Ozean. Und ein Adler kam, um zu trinken, und seine Schwingen wurden rot. Und als er sich hob in die Lüfte, da färbte er die Sonne und den Mond wie Blut so rot. Mit einem Schulterzucken sagte er, das ist ein Lied über die Morgenröte und den Sonnenuntergang. Dann sagte er, Vögelchen, ich habe noch einen Vers für dich, aber den muss ich flüstern. Und ich antwortete, dann flüstere ihn, und er kam ganz nahe heran und flüsterte mir den Vers ins Ohr. Und ich schloss die Augen und spürte seine Lippen an meinem Ohr, und ich spürte, wie weich sie waren und wie sanft sein Atem war. Und dieser Vers lautete, deine Lippen sind Zucker, deine Wangen sind Äpfel, deine Brüste das Paradies und dein Körper ist eine Lilie. O, könnt den Zucker ich küssen und kosten die Äpfel so süß. Das Paradies möchte ich entdecken und pflücken die Lilie dort. Ich stand da mit geschlossenen Augen, hörte nur die Tauben in den Pinien und es dauerte ein Weilchen, bis ich den Vers verstand und als ich dann wusste, was er hieß, da spürte ich, wie ich rot wurde. Ich spürte, wie mir das Blut in Wangen und Ohren strömte. Ich staunte, dass er solche Sachen sagte, aber als ich die Augen aufschlug, war er schon fort. Und es war, als ob mein ganzer Körper brannte. Und ich musste mich setzen. Leutnant Granitolas Besatzung. 1. Müde, aus dem Gleichschritt geraten, marschierte der Trupp Soldaten in Eskibatsche ein. An ihrer Spitze ging mit schweißnasser Stirn Leutnant Goffredo Granitola. Entfernter Spross einer angesehenen sizilianischen Familie und neuerdings Veteran der Schlachten von Isonzo und Caporetto. Er und seine Männer waren tagelang marschiert, den ganzen Weg von Telmessos, und ihnen war weder nach Flirten noch nach Fußball zumute, ja nicht einmal nach Mandolinenspiel und Operngesang. Man hatte sie mit einer Karte auf den Weg geschickt, die nicht einmal annähernd der Landschaft entsprach, und es war nicht leicht gewesen, jemanden nach dem Weg zu fragen, zum einen, weil kein einziger von ihnen Türkisch sprach, zum anderen, weil die Einheimischen die Flucht ergriffen und sich versteckten, als sie sie kommen sahen. Da so viele aus der Armee und den Arbeitsbataillonen desertiert waren, wimmelte das Land nur so von Verbrecherbanden, in denen sich Griechen, Tscherkessen, Armenier und Türken ohne Rücksicht auf alte Feindseligkeiten zum gemeinsamen Brigantentum zusammengefunden hatten. Deshalb war für die Bevölkerung jeder Bewaffnete ein Grund zur Furcht, gerade wenn er auch noch die Überreste einer Uniform trug. Aus Unkenntnis waren die Soldaten viele sinnlose Meilen marschiert, und nun waren sie hungrig, fußkrank, durstig, schmutzig, ihre Haut brannte von der Sonne und das Murren war inzwischen recht laut geworden. »Ich hoffe nur, der Weg lohnt sich«, hatte Leutnant Granitola mehr als nur einmal zum Sergeanten Oliva gesagt, »denn wenn es ein jämmerliches Kaff ist, dann muss jemand dafür sterben, das schwöre ich bei der Jungfrau.« Sie waren nach Eskibatsche abkommandiert worden, weil es auf der Landkarte nach einer größeren Stadt aussah, die folglich Anspruch auf eine Garnison hatte, damit sie die Rechte und Privilegien einer italienischen Besatzung auch in vollem Umfang genießen konnte. Und so erblickten sie, als sie die schiefen, weißgekalkten Muslimgräber passiert hatten und aus dem Kiefernwald ins Freie kamen, mit Freude und Erleichterung das klassizistische Brunnenhaus, das Georgios P. Theodorou vor kurzem im Jahre 1919 so großzügig gestiftet hatte, errichtet zum Wohle der Allgemeinheit. Freundlich und erschöpft lächelten die Soldaten eine alte Frau an, die im Schatten ihrer Haustür stand und einen Teigfladen um einen Stab schleuderte. Starr vor Schreck hielt sie inne. Der Fladen fiel zu Boden, sie hob ihn auf, lief ins Haus und zur Hintertür hinaus. Sie lief zum Maidan, den Fladen noch in der Hand, und schlug Alarm. »Lassen Sie die Männer halten und wegtreten«, wies Granitola den Sergeanten an. »Wir rasten eine halbe Stunde.« Ungeordnet und stolpernd kamen die Männer zum Stehen, reckten die Glieder, während der Sergeant seine Anweisungen gab. »Nicht länger als eine halbe Stunde, reichlich Wasser trinken, waschen«, und dass sich ja keiner davon macht, sonst bei der Jungfrau bekommen sie ein Donnerwetter zu hören, dass sie glauben, es sei Gottes eigenes Strafgericht, und er reißt ihnen die Eier ab und stopft sie ihnen in den Hintern und schickt sie damit zu ihren Müttern zurück. Aber die Männer nahmen die Drohungen des Sergeanten Pietro Oliva gelassen auf. Er war ein großer Mann mit lustigen dunkelbraunen Augen, schwarzem Haar, das er von der hohen Stirn zurückgekämmt hatte, und der gelehrsamen Art eines florentinischen Priesters. Eine halbe Stunde Rast und ein Bauch voll Wasser stellte die Moral der Männer so gut wieder her, dass sie schon übermütig wurden. Und inzwischen war es kaum noch notwendig, in die Stadt zu marschieren, denn die Stadt war zu ihnen herausgekommen. Sie fanden sich umringt von einer schweigenden, forschend dreinblickenden Gruppe von alten Männern und kleinen Kindern, dazwischen ein paar Frauen, die sich aus Anstand die Tuchzipfel über Nase und Mund hielten. Auch junge Männer waren gekommen, krumm und schief, Männer, die der Krieg zu Krüppeln gemacht, die aber Glück gehabt hatten oder hartnäckig genug gewesen waren und wieder nach Hause gekommen waren. Dutzende von braunen Augen betrachteten die Soldaten aufmerksam, ohne mit der Wimper zu zucken, mit der stieren Aufmerksamkeit, mit der Leute Hunden beim Paaren zusehen. Es hatte sich herumgesprochen, dass echte Soldaten angekommen waren, keine Banditen, und die Stadtbewohner empfanden durchaus etwas wie Erleichterung. Alle Gendarmen bis auf zwei waren zum Kriegsdienst eingezogen worden und viele hatten erfolgreich und mit großem Mut in Gallipoli gekämpft. Aber seitdem war die Stadt fast ungeschützt dem Verbrechen preisgegeben. Oft hatte man Iskender, den Töpfer, zu Hilfe gerufen, weil er eine prachtvolle Flinte besaß. Aber zu seiner großen Enttäuschung war er immer zu spät gekommen und hatte noch nie auf jemanden schießen können. Bisher war er nur auf die Jagd damit gegangen, und wenn er eine Partie seiner Waren gebrannt hatte, gönnte er sich das Vergnügen und schoss diejenigen, die rissig oder sonst schadhaft waren, zu Scherben. Wenn es irgendwo auf einen Verbrecher zu schießen galt, war Rüstem Bey stets vor ihm zur Stelle gewesen, als habe das Schicksal eine hochmütige Vorliebe für Personen von Stand. Granitola musterte die Umstehenden und befahl dem Sergeanten: »Schicken Sie sie fort, ich komme mir vor wie ein Ausstellungsstück im Museum.« Sergeant Oliver erhob sich aus dem Schatten der Dorneiche, unter der er gesessen hatte, fuchtelte mit den Armen in Richtung der Leute und rief: »Wir, wir! Waffenkulo! Hurensöhne, Puffmütter!« Die Leute sahen Oliver seine Gutmütigkeit an, so sehr er sich auch um einen bissigen Ton bemühen mochte, und wichen ein paar Schritte zurück, aber sonst rührten sie sich nicht. Die glauben, sie schlagen nach Fliegen, meinte Leutnant Granitola. Und ich habe auch das Gefühl, sie verstehen ihre Komplimente und Nettigkeiten nicht. Mit einer Miene resignierter Pflichterfüllung rappelte sich der Leutnant auf und befahl dem Sergeanten, die Männer antreten zu lassen, damit er ihnen Instruktionen erteilen konnte. »Also Männer«, sagte er und schritt die Hände hinter dem Rücken die Reihen ab, »hört mir zu, wir marschieren jetzt ins Zentrum dieser Stadt und besetzen den Marktplatz. Und dann müssen wir uns um Quartiere kümmern und Verpflegung organisieren. Ihr reißt euch zusammen und marschiert ordentlich im Gleichschritt, damit die Leute wissen, dass sie es mit Soldaten zu tun haben. Ein anständiger Soldat ist unerbittlich in seiner Tüchtigkeit, unnachgiebig in seiner Zielstrebigkeit, unbezwingbar in seinem Mut. Ihr gafft nicht die Leute an, sondern haltet den Blick fest nach vorn gerichtet und wenn wir auf dem Platz angekommen sind, macht ihr auf mein Kommando zackig Halt und setzt genauso zackig eure Waffen ab. Alles kommt darauf an, dass wir den Leuten zeigen, dass wir tüchtige Soldaten sind, mit denen nicht zu spaßen ist. Ich rechne nicht mit Widerstand, aber ihr müsst auf der Hut sein und ich erwarte von euch, dass ihr die Augen offen haltet. Noch Fragen? Keiner hatte Fragen. Und so nickte er dem Sergeanten Oliver zu. Dieser brüllte, »Attenti!« Und dann marschierte der Trupp in die Stadt ein, gefolgt von streunenden Hunden, hüpfenden Kindern, die sich nach dem Vorbild der Gewehre Stöcke über die Schultern gelegt hatten, und den Alten und Kriegsversehrten, die mithielten, so gut sie konnten. Wie sie feststellen mussten, lag der Marktplatz nur ein paar Schritte entfernt, gleich um die Ecke am unteren Ende der Stadt. Und die Häuser erstreckten sich dahinter in einem natürlichen, von der Bergflanke geformten Amphitheater. Und so langten die Soldaten mit dem enttäuschenden Gefühl bei den Platanen an, dass sie keine Gelegenheit bekommen hatten, den angemessenen militärischen Eindruck zu machen. Sie machten Halt und standen dann bequem. Der Leutnant erklärte ihnen, sie sollten unter den Platanen warten, während er sich umsehe. Er hatte keine Ahnung, was als nächstes von ihm erwartet wurde, aber er genoss es doch, den Selbstbewussten zu spielen. Man durfte den gemeinen Soldaten nie sein Unbehagen zeigen, das forderte sie nur zur Häme heraus. Die Männer zerstreuten sich und begannen ihre Besatzung damit, dass sie die Steinbänke unter den Bäumen besetzten. Und Sergeant Oliver wandte sich an Leutnant Granitola mit der Formel, »Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Leutnant.« »Erlaubnis gewährt, Sergeant?« »Es nähern sich zwei bewaffnete Gendarmen, Leutnant. Sollen wir sie erschießen?« Er sagte das mit einer verschmitzten Ernsthaftigkeit, denn er wusste genau, was der Leutnant antworten würde. »Auf keinen Fall, Sergeant. Unsere Anweisungen lauten, so weit wie möglich mit den Zivilbehörden zusammenzuarbeiten. Wir werden sie begrüßen.« »Wie, Herr Leutnant, befehlen?« erwiderte der Sergeant und tat überrascht über einen so eklatanten Mangel an Kampfeslust. Die beiden Gendarmen, die schwächsten und ältesten des vormaligen Detachements, denen aus diesem Grunde der Militärdienst erspart geblieben war, waren eingeschüchtert von so viel Übermacht, obwohl bisher nie jemand an ihrer Tapferkeit gezweifelt hatte. Sie hatten keine Ahnung, woher diese Soldaten kamen und hatten keinerlei Ankündigung vom Gouverneur oder sonst einer Stelle erhalten. Sie hatten nicht einmal gehört, dass die Italiener Antalya besetzt hatten. »Was machen wir?« fragte der Alte den noch Älteren, worauf dieser mit zusammengebissenen Zähnen antwortete. »Kneif deinen Arsch zusammen und lass nicht mal einen Furz fahren, damit du dir nicht in die Hose machst.« Als die beiden Gendarmen den beiden Italienern gegenübertraten, gab es zunächst eine gewisse Verwirrung der Umgangsformen, denn die Türken hoben die Hand zum vorschriftsmäßigen osmanischen Gruß, während die Italiener die ihre in Erwartung eines Handschlags ausstreckten. Beim zweiten Versuch geschah genau das Umgekehrte, denn die Italiener versuchten linkisch den Gruß zu erwidern, während die Türken verlegen die Hände ausstreckten. Darüber mussten natürlich alle vier lachen, und so war zum Glück das Eis gebrochen. Bald hatten sie sich verbrüdert. Und von dem Augenblick, in dem die Italiener eintrafen, bis zu ihrem Abzug, hatten die beiden Gendarmen keinen Schimmer davon, wer diese Fremdlinge waren. Sie wussten nur, dass sie anständige Soldaten waren, dass sie freundlich waren und ausgezeichnete Schützen. Was sie wirklich zusammenbrachte, das war das Interesse der Gendarmen an den italienischen Waffen. Und die Soldaten wollten im Gegenzug die Waffen der Gendarmen sehen. Geredet wurde mit Händen und Füßen, alle Funktionen wurden in Pantomime erläutert. Und von da an gab es nie wieder Unstimmigkeiten zwischen ihnen. Einer der beiden Gendarmen hatte die gute Idee, einen Jungen zu ihrem Aga Rustem Bey zu schicken, denn dieser wusste gewiss, wie man die Neuankömmlinge empfangen musste. Rustem Bey war eben im Haremlik, wo er sein Jagdgewehr reinigte, und Leila Hanım sang dazu ein Wiegenlied, das sie auf der Ut komponiert hatte. Sie hatte sich mittlerweile damit abgefunden, dass sie wohl nie eigene Kinder haben würde, und sang das neue Lied mit einer anrührenden Traurigkeit. »Es wäre schön, wenn jemand diese Musik aufschreiben könnte«, sagte Rüstem Bey, »sonst ist sie eines Tages vergessen, und es wäre ein Jammer.« Rüstem Bey war weitaus hagerer als in den Jahren vor dem Weltkrieg, denn selbst für ihn waren die Zeiten schwer, und er verbrachte noch immer einen großen Teil seiner Zeit auf der Jagd in den Bergen, was in diesen Tagen besonders gefährlich war, weil so viele Banditen die Gegend unsicher machten. Aber trotzdem beeindruckte er die Italiener auf Anhieb, als er zu ihnen hinunter auf den Maidan kam. Er trug einen perfekt geschnittenen Anzug, den er sich bei einem griechischen Schneider in Smyrna hatte machen lassen, und diesem westlichen Kleidungsstück hatte er eine rote Schärpe hinzugefügt, damit er etwas hatte, in das er seine silbernen Pistolen und seinen Yatan stecken konnte. In der rechten Hand trug er einen Spazierstock mit silbernem Knauf. Er trug blank geputzte kniehohe Reitstiefel und auf dem Kopf einen rotbraunen Fes, frisch gebürstet. Von seinem gewichsten Schnurrbart abgesehen, war er glatt rasiert und roch frisch nach Zitronenparfum. Aber bei aller vornehmen Erscheinung war er sonnengebräunt und hielt sich soldatisch, ein sichtlich starker, gesunder Mann. Er war jeder Zoll ein osmanischer Gentleman, und Leutnant Granitola spürte sofort Respekt, aber er fühlte sich auch auf Anhieb wohl in seiner Gegenwart. Rüstem Bey reichte zuerst Leutnant Granitola, dann dem Sergeanten Oliva feierlich die Hand, dann den zwei Korporalen und schließlich allen 30 Männern, und jeden begrüßte er mit einem höflichen Hosch Geldinis. Jeder fühlte sich persönlich geehrt, und jeder war ratlos, wie er darauf antworten sollte. Unter den Augen von beinahe der gesamten Stadtbevölkerung führte Rüstem Bey eine Art Verhandlung mit Granitola. »Wer seid ihr?« fragte er auf Türkisch, und da eine unverständige Miene die einzige Antwort war, sagte er »Ismin Rüstem Bey Efendi«. Er pochte sich an die Brust, als er den Namen sagte, und wiederholte ihn »Rüstem Bey Efendi«. »Ah«, rief Granitola. »Sie heißen Rüstem Bey Efendi. Ah, gut, sehr gut. Ich bin Leutnant Goffredo Granitola. Leutnant Goffredo Granitola, capisci?« »Capisci«, wiederholte Rüstem Bey. »Nein, nein, nein, nein, nicht capisci. Leutnant Goffredo Granitola.« »Granitola.« »Si, si, Granitola.« »Ah, Granitola.« Rüstem Bey strahlte vor Erkenntnis. Der Sergeant wies auf seine eigene Brust und sagte »Oliva«, wobei er so vernünftig war und Rang und Vornamen aussparte. »Oliva«, wiederholte Rüstem Bey, und dann machte er dasselbe Ritual mit jedem einzelnen Soldaten durch. Dann trat er einen Schritt zurück, zeigte auf die Männer einen nach dem anderen und nannte jeden beim Namen. »Der Mann ist phänomenal, Sergeant«, flüsterte Granitola. »Das kann man sagen, Leutnant«, antwortete Oliva, der genau wie die Männer tief beeindruckt von dieser Gedächtnisleistung war. »Sie hätten Diplomat werden sollen«, sagte Granitola zu Rüstem Bey, auch wenn er wusste, dass dieser ihn nicht verstand. »Seid ihr Griechen?«, fragte Rüstem Bey. Er nannte sie jedoch bei dem türkischen Wort »Yunan«, und so erntete er auch damit nur Unverständnis. Er wies auf sich und sagte »Osmane«, und dann verbesserte er sich in »Türke«. Dann machte er eine Handbewegung, die die versammelten Soldaten umfasste, und hob dann beide Hände zu einer fragenden Geste. »Ah«, rief Sergeant Oliva, der mit einem Schlag verstanden hatte, worauf er hinaus wollte, »Italiani!« »Italiani«, erwiderte Rüstem Bey, überrascht über diese Auskunft. Was um alles in der Welt tat ein Trupp italienischer Soldaten in Eskibace? Aber immerhin brachte es ihn auf eine Idee. »Est-ce que vous parlez français?« fragte er. Die Wirkung auf Granitola war außerordentlich, denn auf Anhieb sah er, dass alle seine Schwierigkeiten damit ein Ende hatten. »Mais oui, je parle français«, sagte er und fügte hochmütig hinzu, »tout le monde parle français.« »C'est la langue universelle de la civilisation, n'est-ce pas?« sagte Rüstem Bey lässig und hob vielsagend eine Augenbraue. »Je l'ai appris un peu pendant le service militaire. J'étais officier, et c'était plus ou moins obligatoire.« In Wirklichkeit sprach keiner von beiden allzu gut Französisch. Rüstem Bey hatte das Pech gehabt, dass sein Lehrer einen sehr starken südfranzösischen Akzent hatte, so dass jeder «en»-Laut mit einem deutlich hörbaren «g» verstärkt wurde. Aus «je reviens lendemain» wurde «je reviens lendemain». Und auch alle seine Vokale hatten eine ganz eigene Färbung. Granitola hatte nie mehr gelernt als die Floskeln, die man auf Offiziersgesellschaften mit den Verbündeten brauchte, und beide hatten das meiste von dem, was sie einmal gelernt hatten, längst vergessen. In den Monaten ihrer Freundschaft schufen die beiden Männer ihre ganz persönliche Sprache, beide fest überzeugt davon, dass es Französisch war. Und für den Rest seines Lebens sollte Granitola gelegentliche französische Gesprächspartner mit einem flüssigen, doch bizarren Jargon in schwerem Provenzalisch verblüffen, den er, ohne es zu wissen, zusammen mit Rüstem Bey in die Welt gebracht hatte. Leila Hanem konnte natürlich tatsächlich ein wenig Italienisch, denn bestimmte Dialekte waren auf den ionischen Inseln, von wo sie stammte, verbreitet. Doch sie kam nie dazu, Gebrauch davon zu machen. Aus taktischen Gründen mied sie sorgsam alles, was verraten konnte, dass sie nicht aus dem Kaukasus kam. Sie verging vor Sehnsucht, und diese Sehnsucht verflog erst, als die Italiener schließlich wieder fort waren. An diesem ersten Abend führte Rüstem Bey die italienischen Soldaten jedoch in den Khan der Stadt, eine hübsche Ansammlung leerer Räume um einen schattigen Innenhof gruppiert. Für eine improvisierte Kaserne war er wie geschaffen, und die einzige Schwierigkeit war, dass Reisende kamen und erwarteten, dass sie dort absteigen konnten und sich nicht einmal von einem Raum voller Soldaten davon abhalten ließen, ihre Matten auszurollen und die Nacht in friedlichem Schlummer zu verbringen. Die Soldaten lernten den Brauch schätzen, die Mahlzeiten mit den Reisenden zu teilen, und kosteten manchen Leckerbissen, an den sie später gern zurückdachten. Und dann drängten sie ihre Frauen, ihn nachzuschaffen. Da es der Ankunftsabend war, erfüllte Rüstem Bey seine Gastgeberpflichten und ließ Wasserpfeifen und Lebensmittel, die er eigentlich nicht entbehren konnte, aus seinem Haus kommen. Da es Sitte war, den ersten Abend bei den Neuankömmlingen zu verbringen, blieb Rüstem Bey beharrlich bei den Soldaten sitzen, weil es sich so gehörte. Und sie blieben beharrlich sitzen und warteten, dass er ging, und erfüllten mit der gleichen Unbeirrbarkeit ihre Seite der Verpflichtungen. Immer wieder machten die Wasserpfeifen die Runden, und selbst die, die sich vor türkischen Bazillen fürchteten, nahmen schließlich einen Zug. Sie hatten bemerkt, dass Rüstem Bey sein eigenes Mundstück hatte, das er einsetzte, nachdem er das für die Allgemeinheit bestimmte abgezogen hatte. Der Rauch war kühl, süß und aromatisch. Wer ihn einsog, spürte, wie ein sanftes Wohlbehagen sich in ihm ausbreitete, und als der Abend voranschritt, konnten die vom Marsch erschöpften Männer die Augen nicht mehr offen halten. Niemand sah Rüstem Bey gehen, denn er erhob sich erst, als auch der letzte Besucher eingeschlafen war. Stolz darauf, dass er seine Pflicht erfüllt hatte, kehrte er nach Hause zurück, stolz, dass er getan hatte, was die Stadt von ihm erwartete, stolz, dass er Französisch hatte sprechen können und zufrieden damit, dass er einen unterhaltsamen Tag verbracht hatte. Er setzte Pamuk, die es sich widerspruchslos gefallen ließ, zu Boden und weckte Leila Hanem, indem er Lippen und Wimpern mit einer Feder kitzelte. Sie liebten sich schläfrig, und danach lag er da und lauschte den Nachtigallen und sagte zu Leila: »Ich muss mehr Mundstücke für die Wasserpfeifen besorgen. Ich will sie den Soldaten schenken.« Und eine Weile später, ganz unvermittelt und obwohl er nicht einmal wusste, ob Leila noch wach war und ihn hörte, sagte er: »Alles in allem bin ich ein glücklicher Mensch.« Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er das gesagt oder auch nur gedacht hatte. Mustafa Kemal, 17. Karatavuk in Gallipoli und Ibrahim in Aleppo teilen das gleiche Schicksal. Sie leben in einem seltsamen Zwischenzustand, als Angehörige einer Armee, deren Regierung längst die Waffen gestreckt hat. Der militärische Alltag geht weiter, aber keiner weiß mehr, wozu das alles gut sein soll. Manche können einander nicht in die Augen sehen, als fühlten sie sich persönlich verantwortlich für die Niederlage. Andere sind gereizt, führen Befehle nur noch nachlässig aus und haben keinen Respekt mehr vor den Offizieren. Sie reden davon, dass sie nach Hause wollen, überlegen, wie sie es anstellen sollen, ob Transportmittel zur Verfügung stehen und so weiter. Jetzt, wo das Soldatendasein keinen Sinn mehr hat, setzen sich immer mehr Deserteure von der Truppe ab. Es ist ein stetiger Aderlass, eine planlose, inoffizielle Demobilisierung. Viele nehmen ihre Waffen einfach mit, leben fortan als Banditen im Landesinneren und machen der Bevölkerung das Leben noch schwerer, als es ohnehin ist. Die Soldzahlungen bleiben aus und die Rationen sind spärlicher denn je. Manche Männer bestehlen die Zivilbevölkerung, andere betteln. Der letzte Anstoß zum Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ist die Niederlage Bulgariens, denn damit eröffnet sich, da das Gros der osmanischen Armee noch fernab im Kaukasus und in Syrien steht, den Alliierten die Möglichkeit zur Invasion auf breiter Front. Das Spiel ist aus, sagt Großwesir Talat Pascha und tritt zurück. Endlich stürzen Enver Pascha und seine jungtürkische Regierung. Ein neues Kabinett wird berufen und Mustafa Kemal ist enttäuscht, als er nicht dazugehört. Die Briten verlangen von der neuen Regierung große Zugeständnisse und Enver und seine Mitstreiter fliehen nach Deutschland. Zu spät erkennen die Osmanen, dass die Briten keineswegs die Absicht haben, in ihrem Vordringen auf osmanisches Gebiet innezuhalten. Mossul wird besetzt, entgegen einer Zusage, die sie erst 2 Tage zuvor gegeben hatten. Eine neue Ära beginnt. Der Kampf um die türkische Unabhängigkeit. Denn als der Kommandeur der 6. osmanischen Armee erkennt, was vorgeht, beginnt er heimlich Waffen und Proviant zu horten. In Syrien muss Mustafa Kemal feststellen, dass er für eine Grenze verantwortlich ist, die auf keiner modernen Landkarte verzeichnet ist, die Grenze des antiken Königreichs Kilikien. Die Briten kündigen die Besetzung von Aleppo an und Mustafa Kemal unternimmt Schritte, um ein weiteres Vordringen nach Iskenderun zu verhindern. Er ist nicht erfreut, als die Regierung ihn dafür rügt und nach Istanbul zurückbeordert. In der Zwischenzeit hat auch er erste Vorbereitungen zum Widerstand getroffen. Sein Nachfolger lässt wichtige Vorräte ins Landesinnere schaffen, wo sie dem Zugriff der Alliierten entzogen sind. Als könnten sie in die Zukunft blicken, beginnen osmanische Kommandeure an allen Fronten Vorräte und Munition zu organisieren. Ende 1918 besetzen die Franzosen Adana und sorgen vom ersten Tag an für Aufruhr. Das Osmanische Reich hat um einen Waffenstillstand gebeten, aber es hat nicht kapituliert. Es ist ausgeblutet und wirtschaftlich am Ende. Unvorstellbar, dass es noch zum Widerstand fähig sein könnte, aber die Sieger haben die Rechnung ohne die unglaubliche Starrköpfigkeit der Türken gemacht. Jetzt, wo ausländische Truppen türkisches Territorium besetzen, ist der Widerstand programmiert und es kristallisiert sich ein typisches Muster heraus. Während die Führung des Reiches schrittweise kapituliert und den Alliierten immer größere Zugeständnisse macht, formiert sich innerhalb einer lockeren Gruppierung von Armeeoffizieren der Widerstand. Das Reich bricht auseinander und es wird eine Weile dauern, bis Mustafa Kemal und seine Offizierskollegen die geschundene Bevölkerung mobilisieren können. Dabei kommen ihnen die Franzosen sehr zu Hilfe, indem sie Sonderkommandos aus armenischen Freiwilligen auf die Bevölkerung von Adana loslassen. Die Freiwilligen üben Rache an den Einheimischen und schüren so den Widerstand. Überall in Anatolien verschwinden Waffen aus den osmanischen Waffenlagern, die unter alliierter Bewachung stehen. In Istanbul betrachtet Mustafa Kemal die alliierten Kriegsschiffe in den Häfen und ist deprimiert. Monatelang hat er kein Auge zugetan und Zehntausende auf Gallipoli in den Tod geschickt, um genau das zu verhindern. Er ist niedergeschlagen. Zugleich aber hegt er die Hoffnung, dass er in nicht allzu ferner Zukunft an der Spitze einer Regierung stehen wird, die all das wieder in Ordnung bringen und den ewigen Demütigungen ein Ende machen wird. Die französischen und britischen Besatzungstruppen bringen nicht nur die Bevölkerung von Istanbul gegen sich auf, sie säen auch Zwietracht untereinander. Damals schlagen die Franzosen einen außenpolitischen Kurs ein, der sich seither kaum verändert hat und der es sich zum alleinigen Ziel gesetzt hat, die angelsächsische Welt zu behindern und vor den Kopf zu stoßen, selbst da, wo es französischen Interessen zuwiderläuft. Die italienischen Soldaten sind zu allen freundlich. Aber die italienische Regierung will die großgriechischen Ambitionen vereiteln. Briten und Franzosen haben eine vage Absprache mit den Griechen, die deren Pläne begünstigt. Es gibt griechische Truppen in Istanbul, denen die große griechische Gemeinde einen begeisterten Empfang bereitet hat. Für Leute wie Mustafa Kemal ist dies besonders besorgniserregend, denn wie jeder weiß, wünschen die Griechen sich nichts sehnlicher, als die alte Hauptstadt Byzanz wieder in Besitz zu nehmen. Aufmerksame türkische Politiker spüren jedoch, wie kriegsmüde die Alliierten sind und wie leicht es wäre, ihre inneren Streitigkeiten auszunutzen. Mustafa Kemal taktiert rund um die Uhr, aber da die Politiker nicht zur Zusammenarbeit fähig sind, wird schließlich doch der Generalstab der bewaffneten Streitkräfte zum Zentrum des Widerstands gegen die Alliierten, insbesondere die Gruppe von nationalistisch gesinnten Offizieren, deren Führung Mustafa Kemal übernehmen wird. Der griechische Premier Eleftherios Venizelos veröffentlicht ein Memorandum, in dem Griechenland Anspruch auf Thrakien und Westanatolien erhebt. Er schlägt eine freiwillige Umsiedlung von türkischen und griechischen Bevölkerungsteilen vor. Die Idee klingt erschreckend plausibel. Als sei es durchaus vernünftig, das Leben von Hunderttausenden von unschuldigen Menschen im Interesse neu zu bestimmender Nationalstaaten willkürlich aus den Angeln zu heben. In Istanbul verkündet der griechisch-orthodoxe Patriarch im Namen der griechischen Bevölkerung, dass sie sich nicht mehr als Osmanen verstehen, und erklärt den Anschluss an Griechenland. Es überrascht nicht, dass daraufhin überall in der Türkei Vereinigungen zur Verteidigung der nationalen Rechte der Türken aus dem Boden schießen. Um den Griechen einen Strich durch die Rechnung zu machen, schicken die Italiener Truppen nach Antalya. Unter den Alliierten sind sie die einzigen, die die türkische Bevölkerung bei jeder Gelegenheit unterstützen und die osmanischen Gesandten höflich behandeln. Mit Billigung der Alliierten entsendet die griechische Regierung Besatzungstruppen nach Smyrna, was schließlich zu einem neuen bewaffneten Konflikt führen wird, und statt nach Hause zurückzukehren, werden Karatavuk und Ibrahim in einen Krieg hineingezogen, der von noch größerer Unmenschlichkeit und Brutalität gezeichnet sein wird. Daheim in Eskibace, wo jetzt ein kleines italienisches Truppenkontingent stationiert ist, wartet die liebliche Philothei, melancholischer denn je, noch immer sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Verlobten und glaubt wie so viele Mädchen, dass das wahre Leben erst mit der Hochzeit beginnt. Sie weiß, wenn er zurückkehrt, muss sie Muslimin werden, aber das macht ihr nicht viel aus, denn es wird sie nicht daran hindern, der Panagia Glykophilusa auch weiterhin ihre kleinen Opfergaben darzubringen. Es war schon immer so, dass die Frau zum Glauben ihres Mannes übertritt, und in Eskibace gibt es seit Menschengedenken christliche und muslimische Familien, die untereinander heiraten. Drosula tröstet sie und macht ihr immer wieder Hoffnung, und Leila Hanem will ihr beibringen, wie man die Ud spielt. Sie drückt ihr das Instrument in die Hand und erklärt, wie sie das hölzerne Plektrum halten soll, aber Philothei weigert sich beharrlich. Ihr sanftes Gemüt verbietet ihr zu erklären, dass die einzigen Frauen, die in dieser Gegend die Ud spielen, Prostituierte sind. Philothei trägt schon lange keinen Schleier mehr, denn das Unglück hat die Freuden der Eitelkeit gemindert, und abgesehen von den zerlumpten italienischen Soldaten, die ihr Kusshände zuwerfen, wenn sie aus ihrer ewigen Siesta unter den Platanen des Maidan erwachen und die sie keines Blickes würdigt, gibt es keine Männer mehr am Ort, die sich ihrer Schönheit wegen streiten könnten. Die alliierte Besetzung von Istanbul treibt merkwürdige Blüten. Briten und Franzosen machen sich und der Bevölkerung weiterhin das Leben schwer, und die Italiener sind weiterhin nett zu allen. Sie sollen die Gegend um Smyrna erhalten, aber seit Libyen wissen sie aus schmerzlicher Erfahrung, wie schwierig es ist, osmanisches Gebiet zu besetzen. Mit weniger Männern und geringerem Aufwand kann man eine Einflusszone errichten, und geschickt schlüpfen sie in die Rolle des Beschützers der Türken gegen die großgriechischen Träume und Ansprüche auf die kleinasiatische Westküste. Die osmanische Regierung ist beunruhigt über die Anwesenheit griechischer Soldaten und Kriegsschiffe in Istanbul, wo immerhin ein beträchtlicher Teil der Einwohner Griechen sind. Mustafa Kemal stürzt sich in die komplizierten und entwürdigenden Machenschaften, die vonnöten sind, um an die Macht zu kommen. Er ist überzeugt, dass nur er die Türken in die nationale Unabhängigkeit führen kann. Er nutzt seine Verbindungen zur Presse und hat, wenn auch fruchtlose, Unterredungen mit dem Sultan. Er macht seinen Einfluss geltend, um die Ernennung eines neuen Großveziers, der ihm nicht genehm ist, zu verhindern. Auf Betreiben der Briten geht die osmanische Regierung gegen Amtsträger und Offiziere vor, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren, zum Beispiel an den Todesmärschen, denen Armenier und britische Kriegsgefangene zum Opfer fielen, und an den Deportationen von griechischen Bewohnern der Westküste im Jahr 1914. Das ist eine gute Gelegenheit, um Enver Paschas alte Weggefährten aus dem Komitee für Einheit und Fortschritt loszuwerden, diese nicht mehr ganz jungen Jungtürken, die großenteils Blut an den Händen haben. Mustafa Kemal wird nicht verhaftet, und der italienische Botschafter bietet ihm seinen Schutz an, falls die Engländer auf die Idee kommen sollten, ihn ins Exil zu schicken. Aber er war nie an Kriegsverbrechen beteiligt und hat sich im Laufe seiner militärischen Karriere nie etwas zu Schulden kommen lassen. Der Sultan überprüft, ob die Todesurteile mit dem islamischen Gesetz vereinbar sind, und die Hinrichtungen beginnen. Mustafa Kemal konspiriert unermüdlich mit anderen nationalistischen Offizieren. Sie wollen die Alliierten aus dem gesamten türkischen Kernland vertreiben. Den Nationalisten gelingt es, die Demobilisierung und Entwaffnung der osmanischen Armee zu sabotieren, und sie sorgen dafür, dass Sympathisanten an entscheidenden Positionen bleiben. Auf geheimnisvolle Weise nimmt die Zahl der Gendarmen zu, während gleichzeitig die Armee schrumpft. Ein Offizier namens Kiasim Karabekir, ein weiteres Kind des Schicksals, wird bei Mustafa Kemal vorstellig, um zu sondieren, wie er zu der Bildung einer nationalen Regierung in Ostanatolien steht, notfalls gegen den Willen der Regierung in Istanbul. »Darüber lässt sich reden«, antwortet Kemal. Es gibt Dutzende von Offizieren, die ebenso denken und nur auf den richtigen Augenblick warten. Die Italiener rücken in Westanatolien ein, offiziell zur Bekämpfung der Banditen, in Wirklichkeit aber, um den Griechen zuvorzukommen. Osmanische Gesellschaften für die Verteidigung der nationalen Rechte schießen wie Pilze aus dem Boden, und immer häufiger kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen den rivalisierenden Volksgruppen. Prinz Abdurrahim bricht zu einer Vermittlungsmission auf und wird von den Muslimen in Smyrna begrüßt. In Antalya und Konya lassen die zynischen Italiener, die einzig halbwegs vernünftige Besatzungsmacht, ihre Soldaten antreten und empfangen ihn mit vollen militärischen Ehren. Noch während seines Aufenthaltes trifft die Nachricht ein, dass die Griechen in Smyrna gelandet sind. Überall boykottieren Christen die Friedensbemühungen des Prinzen. Sie wollen keinen Frieden. In Pontus, an der Südküste des Schwarzen Meeres, wo griechische Flüchtlinge aus dem kommunistischen Russland an die Stelle der vertriebenen Armenier getreten sind, fordern die Griechen Unabhängigkeit. Die Muslime, auch sie großenteils Flüchtlinge aus Russland und dem Kaukasus, würden lieber im Kampf sterben, als sich den Griechen und Armeniern zu unterwerfen. Die Anführer muslimischer Räuberbanden beginnen eine Terrorkampagne gegen die örtlichen Christen. Die Briten unternehmen halbherzige Versuche, die Ordnung wiederherzustellen, aber ihnen fehlt die nötige Entschlossenheit. Sie stehen am Anfang eines langwierigen Erkenntnisprozesses, in dem sie lernen müssen, wie kostspielig, aufreibend und undankbar es ist, die Rolle des Weltpolizisten zu spielen und über das größte Imperium aller Zeiten zu herrschen. Mustafa Kemal erhält vom Sultan den Auftrag, die Beschwerden der Griechen zu untersuchen und die Bildung von Soldatenräten in der 9. Armee zu verhindern. Seine Befugnisse sind so umfassend, dass der Sultan ihm de facto die militärische und zivile Befehlsgewalt über Ostanatolien übertragen hat. Nichts könnte Mustafa Kemal mehr gelegen kommen. Die 9. Armee ist stark, gut ausgerüstet, weit weg von Istanbul und genau am richtigen Ort. Der Sultan schenkt ihm eine goldene Uhr. Kemal will eben aufbrechen, als die Griechen in Smyrna landen. Die Erlaubnis dazu haben die Griechen von den Präsidenten Wilson und Clemenceau und von Premierminister Lloyd George erhalten. Die Alliierten wollen den einen Verbündeten, nämlich Griechenland, benutzen, um den anderen, Italien, in seine Grenzen zu weisen. Tatsächlich will Venizelos, der griechische Premierminister, jedoch Westanatolien auf Dauer annektieren, um das zu vollenden, was die Griechen immer als große Idee bezeichnet haben, eine Art Wiedergeburt des Byzantinischen Reiches. Naiv und unwissend ist Lloyd George der Einzige in der britischen Regierung, der die griechische Landung für eine gute Sache hält. Die Invasion nimmt ihren Lauf. Und binnen weniger Tage werden zahlreiche Türken von griechischen Soldaten und randalierenden griechischen Zivilisten getötet. Dann trifft Aristides Theriadis ein und übernimmt das Regiment. Er ist ein harter, prinzipientreuer Mann mit einem so ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, dass die örtlichen Griechen ihm regelmäßig vorwerfen, er ergreife für die Türken Partei. Aber selbst er kann weder die Banditen und die abtrünnigen Soldaten im Landesinneren in Schach halten, noch den durch die griechische Landung verursachten Schaden im Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen wiedergutmachen. Steriadis stößt die örtlichen Honoratioren vor den Kopf, weil er sich weigert, zu ihren Diners zu erscheinen. Er muss mit einer absurden Situation fertig werden, in der eigentlich ein britischer General in Istanbul die griechische Armee kommandiert, obwohl er es in Wirklichkeit nicht tut, und das an einem Ort, der eigentlich immer noch dem Sultan unterstellt ist, obwohl er in Wirklichkeit unter griechischer Herrschaft steht. Die Alliierten unterrichten die osmanische Regierung nur einen Tag im Voraus von der geplanten Landung und Mustafa Kemal trifft überall auf ungläubige Entrüstung. Mit einer italienischen Besetzung hätte man vielleicht leben können, aber eine griechische Invasion ist inakzeptabel. Sie stärkt die Entschlossenheit von Mustafa Kemal und allen Gleichgesinnten. Die Briten stellen ihm erst nach einigem Zögern eine Reiseerlaubnis aus. Vor dem Aufbruch wird sein Schiff durchsucht und Mustafa Kemal sagt: »Wir haben weder Schmuggelware noch Waffen an Bord. Einzig Mut und Entschlossenheit.« Im fernen Eskibatsche kehrt mit der Rückkehr eines Teils der Männer, die halb verhungert, zerlumpt und barfuß aus allen Richtungen eintreffen, zugleich auch ein wenig Kraft und Entschlossenheit bei den Stadtbewohnern zurück. Viele der Heimkehrer sind desertiert, andere kommen von Einheiten, die sich im allgemeinen Chaos gleichsam von selbst auflösten. Einige sagen, sie können nicht lange bleiben, weil sie sich Mustafa Kemal anschließen müssen. Karatavuks Bruder kehrt zurück und seine Mutter Nermin stößt laute Freudenschreie aus und läuft sogleich los, um es Aische und Polixeni zu erzählen. Aische ist seit dem Tod von Abdulhamid Hodja bettelarm. Sie ist kein so geschickter Gärtner wie er und, was noch schlimmer ist, sie hat fast alle Hoffnung aufgegeben. »Ich warte auf den Tod«, sagt sie, »und ich bete, dass er bald kommt.« Sie lebt von den Almosen ihrer Freunde, die selbst nichts haben. Aber selbst an Aische geht die Rückkehr der lange verloren Geglaubten nicht spurlos vorbei, und sie will etwas Gutes tun. In der Ecke von Nilüfers verwaistem Stall findet sie einen Topf mit weißer Farbe. Und da kommt ihr eine Idee. Sie sammelt 20 große Steine und streicht sie weiß an. Nach und nach schleppt sie sie hinunter zu Abdulhamids Grab und macht daraus eine Einfassung. Dann kommt ihr noch eine Idee. Sie holt die Messingbeschläge, die blauen Perlen und grünen Bänder hervor. Sie poliert die Messingteile mit Essig und nimmt Abdulhamids Spaten von dem Haken an der Wand. Sie hebt ein kleines Loch aus und legt Nilüfers Schmuck in das Grab ihres Mannes. Auf den Spaten gestützt steht sie einige Augenblicke da, um zu verschnaufen. Ihr ist ein wenig schwindlig vor Schwäche. Sie überlegt, dass von Abdulhamid jetzt nur noch vergilbte Knochen übrig sein können. Als sie wieder zu Atem gekommen ist, kniet sie nieder, beugt sich zum Erdboden hinab und flüstert deutlich hörbar: »Mein Löwe!« Dann hält sie inne und überlegt, wie sie weitermachen soll, denn wenn man die Toten anredet, darf man nicht viele Worte machen. »Ich nehme an, Nilüfer ist inzwischen tot«, fährt sie fort. »Ich habe dir ihre Sachen gebracht. Jetzt kannst du sie im Himmel reiten.« Dann hält Aische das Ohr an den Boden und lauscht. Leutnant Granitolas Besatzung 2. Anderswo begann der Krieg zwischen Griechenland und Mustafa Kemals Rebellen, aber in Eskibatsche herrschte weiterhin Ruhe unter Leutnant Granitola und seinem Häuflein Italiener. Der Leutnant machte sich anfangs viele Gedanken, wie er Kontakt zu seinen Vorgesetzten halten sollte, denn das Hauptquartier lag weit fort, am anderen Ende einer äußerst schlechten Straße, auf der an allen Ecken die Banditen lauerten. Es war ein unangenehmer Gedanke, dass er so vollkommen vom Rest seiner Armee abgeschnitten war, ohne jede Nachricht darüber, was in der Welt draußen vor sich ging, ohne Telefon und ohne gesicherten Nachschub. Rüstem Bey löste dieses Problem mit dem Vorschlag, dass Händler und andere Stadtbewohner, die nach Telmessos und zurückreisen wollten, eine Abteilung der Besatzungssoldaten führen und verpflegen könnten, als Gegenleistung für ihren Schutz. Die Soldaten würden sich beim Hauptquartier melden, Sold, Befehle und Nachschub in Empfang nehmen und dann die Händler und Reisenden wieder zurückeskortieren. Die Schwierigkeit bei dieser Lösung war, dass im Krieg Lasttiere in ebenso großem Maße requiriert und getötet worden waren wie Männer. Und Maultiere und Kamele waren überall Mangelware. Es waren nicht genug zurückgeblieben, um neuen Nachwuchs aufzuziehen. Und diejenigen, die nach dem Krieg groß geworden waren, erreichten eben erst das Alter, in dem sie zum Einsatz taugten. Der einzige in der Stadt, der nach wie vor einen Esel besaß, war Ali, der Schneebringer. Und da die Berge derzeit zu gefährlich waren, um dort Eis zu holen, hatte er eine neue Aufgabe gefunden, die ihn und seine Familie vor dem Hungertuch bewahrte. Ebenso konnten Mohammed, der Blutegelsammler, und Stamos, der Vogelfänger, wieder ihren Berufen nachgehen, auch wenn nicht mehr viele Ärzte übrig waren, die Blutegel kauften, und nur die wenigsten noch Geld für einen so überflüssigen Luxus wie einen Vogel hatten. Rüstem Bey stellte zwei alte, doch tüchtige Pferde für die Karawanen zur Verfügung und nahm selbst oft an den Reisen teil, denn er war gern hoch zu Ross unterwegs und hatte seine Freude an den Abenteuern, die sich ergaben. Außerdem waren, auch wenn er sich noch so sehr als aufgeklärter Türke verstand, die alten Sitten tief in seinem Inneren verwurzelt, und er fühlte sich moralisch verpflichtet, diejenigen zu schützen, die ihm unterstellt waren. Und er war vielleicht auch Realist genug und erkannte, dass seine privilegierte Stellung nur dann von Dauer sein konnte, wenn er sie in den Augen der Öffentlichkeit verdiente. Und Leute wie Ali, der Schneebringer, spürten tatsächlich eine große Erleichterung, wenn sie hörten, dass Rüstem Bey selbst Teil der Eskorte sein würde. Für Rüstem Bey war die Zeit der italienischen Besatzung wahrscheinlich die schönste seines Lebens, denn zum ersten Mal hatte er einen Freund in der Stadt, der ihn als ebenbürtig ansah. Zwar hatte Leila Hanim die Leere in seinem Leben gewiss zu mehr als der Hälfte ausgefüllt, aber in Leutnant Granitola fand er einen echten Kameraden. Standesbewusst wie er war, war es für Granitola selbstverständlich, dass er sich mit der ranghöchsten Person anfreundete, die er in der Gemeinde fand, und er tat es mit der schönsten Unbefangenheit. Leutnant Goffredo Granitola war ein schmächtiger Mann, nicht allzu groß, doch sein energisches Auftreten ließ ihn größer wirken. Er trug einen knappen soldatischen Schnurrbart, und auf der linken Wange hatte er eine rechtwinklige Narbe, die Spur einer Bajonettwunde, die ihm das romantische Aussehen eines Piratenkapitäns verlieh. Er achtete darauf, dass er stets frisch und adrett war, denn er war überzeugt, dass es der Moral seiner Männer diente, und beim Österreichfeldzug war diese Neigung sprichwörtlich geworden, weil er sich in aller Seelenruhe jeden Morgen rasierte, selbst wenn die Granaten rings um ihn donnerten und ein Angriff jeden Moment beginnen konnte. Seine Stiefel waren stets blank poliert, selbst als die Sohlen sich schon lösten. Er hatte zwei Tapferkeitsmedaillen erhalten und war dem König vorgestellt worden. Aber er hatte es trotzdem nie zu höherem Rang gebracht, weil er eine unverbesserliche Art hatte, es übergeordnete Offiziere spüren zu lassen, wenn sie nach seinen Begriffen unter seinem eigenen gesellschaftlichen Rang standen. Ohne das hätte er inzwischen schon Oberstleutnant sein können. Er hatte allerdings nicht vor, in Militärdiensten zu bleiben, wenn er nach dem Tod seines Vaters den Familienbesitz erbte, sondern strebte eine Karriere in der Politik an. Tatsächlich wurde er 1926 Mitglied der faschistischen Partei, schied aber 1930 in aller Stille wieder aus, nachdem er Roberto Farinacci auf einem Ball durch seine herablassende Art gekränkt und sich damit alle Aussichten auf einen Posten verdorben hatte. Danach kümmerte er sich um sein Weingut, unternahm Reisen, auf denen er Rüstem Bey in der jungen türkischen Republik besuchte, und hatte Kinder von einer ganzen Reihe von Geliebten, bis 1943 eine verirrte Bombe der Alliierten seinem Leben ein vorzeitiges Ende machte. Die Freundschaft zwischen Rüstem Bey und Granitola begann mit der Frage, wie die italienischen Soldaten verpflegt werden sollten. Eine Zeit lang hatten sie nur von Bulgur und Oliven leben müssen, dazu von den wenigen Fischen, die sie vom Fischer Gerasimos kaufen konnten, dem Ehemann Drosulas und Vater von Mandras. Granitola kam eines Abends, als er mit Rüstem Bey im Kahn eine Wasserpfeife teilte, auf diese Frage der Fleischversorgung zu sprechen, und Rüstem antwortete, die einzige Lösung sei die Jagd. Granitola hatte schon eine kleine Hühnerkompanie aufgebaut. Er gab den Männern, die die Karawanen eskortierten, Geld mit und sie kauften sie auf dem Markt in Telmessos. Diese Hühner, von denen jedes einen Namen und einen Dienstrang hatte, lebten nun im Innenhof des Khans, den sie binnen kurzem in einen hässlichen Staubplatz verwandelten. Doch nur mit Eiern waren die Männer auf Dauer nicht zufriedenzustellen, und so zogen denn Rüstem Bey und Granitola eines frühen Morgens in die Wildnis hinaus, bewaffnet mit zwei Schrotflinten, und Rüstem Bey brachte in einem Weidenkorb, der am Sattel baumelte, sein zahmes Rebhuhn mit. Granitola hatte diese Jagdmethode noch nie gesehen, und er war sehr gespannt, als Rüstem Bey den Vogel an einem Busch auf einem spärlich bewachsenen Flecken festband, ein paar Körner als Futter für ihn ausstreute, weitere Körner in sicherer Entfernung davon und sich dann in gute Deckung zurückzog. »Aber bitte erschießen Sie nicht den Lockvogel«, sagte Rüstem Bey zu ihm, »ein zahmes Rebhuhn ist nicht leicht zu bekommen, und ich habe es gern.« Es war ein Verfahren, das durchaus funktionierte, denn wenn man wartete, bis ein Grüppchen beieinander saß, erwischte man oft zwei oder drei Vögel auf einmal. Aber große Mengen kamen dabei nicht zusammen. Mit Sicherheit nicht genug, um einen ganzen Zug Soldaten zu versorgen. Und Granitola musste ein Quotensystem einführen, bei dem die Männer reihum ihren Anteil erhielten. Das führte natürlich zu mancherlei Murren, worin Soldaten ja wahre Künstler sind, und es gab immer einen gefreiten B, der sich beschwerte, dass er keine Taube bekam, obwohl der gefreite A schon zum zweiten Mal eine bekommen hatte. Eine aus Granitolas Sicht schwerer wiegende Schwäche der türkischen Methode war, dass sie ihn langweilte. Er hielt es kaum aus, wenn er und Rüstem Bey reglos warteten, manchmal stundenlang, oft auf dem Bauch am Boden liegend, mit Buschwerk bedeckt. Schließlich schlug er Rüstem vor, es einmal nach der italienischen Methode zu versuchen. «E qu'est-ce que c'est la méthode italienne?» fragte Rüstem Bey mit seinem schauerlichen provenzalischen Akzent. »Wir streifen umher, halten uns dabei einigermaßen bedeckt, und wenn Vögel über uns auftauchen, schießen wir sie herunter.« »Das ist unmöglich«, sagte Rüstem Bey mit Bestimmtheit. »Man kann einen Vogel nicht im Flug treffen, das kann niemand.« »Wir in Italien machen es aber.« »Das kann ich nicht glauben. Warum sollte es jemand auf so schwierige Art machen?« »Aber es ist nicht schwierig. Man muss nur wissen, wie.« »Das möchte ich sehen«, sagte Rüstem Bey skeptisch. Und gleich darauf sah Rüstem Bey es. Leutnant Granitola erblickte eine Ente, die auf sie zukam, und holte sie mit einer solchen Präzision vom Himmel, dass sie leblos genau vor ihren Füßen landete. Rüstem Bays erste Reaktion war merkwürdig. Er wurde wütend. Es schien ihm äußerst schlechter Stil, seinen Gastgeber dermaßen barsch eines Besseren zu belehren. Er fand, Granitola hätte wenigstens so taktvoll sein können, zuvor ein- oder zweimal daneben zu schießen. Er spürte auch eine kindische Wut darüber, dass man ihm überhaupt bewiesen hatte, dass er im Unrecht war. Schließlich war er der Ager. In seiner Welt kam es nicht oft vor, dass man ihm widersprach. Er war nicht im Mindesten gewohnt, dass er gedemütigt wurde und würde sich wohl auch nie daran gewöhnen. Abrupt wandte er sich um, ging ein paar Schritte beiseite und rauchte mit hastigen Zügen eine Zigarette, den Rücken zu Granitola gekehrt, der erschrocken, ja entsetzt dastand. Alles, was Granitola noch denken konnte, war: »Heilige Mutter Gottes, ich habe einen Türken gekränkt.« Er wusste, dass man zwar mit Türken kämpfen kann, dass man aber verloren ist, wenn man sie beleidigt. Als die Zigarette aufgeraucht war, trat Rüstem Bey den Stummel gründlich aus, wartete noch einen Moment lang und drehte sich dann um. Er war noch immer sichtlich verärgert. Sein Gesicht war starr vor Feindseligkeit, die Augen funkelten. Aber er hatte sich in der Gewalt und sagte nur knapp: »Ich möchte, dass Sie es mir beibringen.« »Sie waren selbst Soldat, nicht wahr?« fragte Granitola. »Schon. Aber ein Vogel bewegt sich schneller als ein Mann. Und auch bei einem Mann, der gelaufen kommt, trifft man die meiste Zeit daneben.« »Die Technik ist in beiden Fällen dieselbe«, sagte Granitola. »Nur mit Schrot ist es viel leichter, denn Schrot breitet sich im Flug aus. Man zielt auf einen Punkt vor dem Vogel und nach einer Weile weiß man, wie weit voraus man zielen muss. Die Flinte muss sich im gleichen Tempo bewegen wie der Vogel, auch beim Abdrücken noch. Es hat keinen Zweck, die Flinte stillzuhalten und zu hoffen, dass man den richtigen Moment erwischt. Das funktioniert nie.« »Wie weit voraus sollte man zielen? Ich muss eine ungefähre Vorstellung haben.« »Tja, das hängt von der Entfernung und von der Geschwindigkeit ab. Aber glauben Sie mir, binnen kurzem macht man es instinktiv.« Rüstem Bey hatte nicht vor, sich noch weiter zu blamieren. Er wartete, bis ein Tag kam, an dem er allein auf die Jagd gehen konnte, und dann gelang es ihm schließlich, 2 Tauben zu erlegen. Danach erwischte er ein Rebhuhn, eine Ente und noch eine Taube. Er schoss 3 Möwen ab, nur zur Übung. Und danach nahm er seine Jagdausflüge mit Granitola wieder auf, und diese war verblüfft, wie gut er sich in einer Sache schlug, die er noch vor kurzem für unmöglich erklärt hatte. Im Gegenzug konnte Rüstem Bey dem Italiener beibringen, wie man sich an Hirsche und wilde Ziegen anpirscht und wie man mit einem türkischen Sattel reitet. Und so war ein Gleichgewicht des Wissens und der Wertschätzung wiederhergestellt, das sie von da an pflegten. Und das ist der Schlüssel zur Freundschaft 2 stolzer Männer, gerade wenn der eine ein Vierteljahrhundert älter ist. Was die Mannschaft anging, so sorgte Granitola dafür, dass Sergeant Oliva sie beschäftigt hielt, denn er war überzeugt, dass Müßiggang schlecht für Moral und Kampftüchtigkeit ist. Sie marschierten und exerzierten, in Gruppen und in Formation, stürzten sich mit wildem Geschrei und aufgepflanzten Bajonetten auf die an Olivenbäumen aufgehängten Reihen feindlicher Sandsäcke. Wer vom Lande stammte, wurde zum Gemüseanbau abkommandiert, und der Sergeant prüfte mit Hilfe einer Schnur gewissenhaft nach, ob die Beete auch gerade waren. Wer schwimmen konnte, brachte es den anderen bei, und die Hühner wurden umquartiert in die Ruinen des alten griechischen Amphitheaters. Es gab auch Schaukämpfe für die Einheimischen, wo die Soldaten noch einmal zeigten, was sie schon 100-mal geübt hatten, und diese Vorführungen endeten stets mit dem Singen patriotischer Lieder und dem Entkorken von Weinflaschen. Die Stadtbewohner verfolgten diese Spektakel halb ratlos, halb bewundernd. Die Soldaten ihrerseits entdeckten die Freuden des Raki und des Dampfbads im Hammam. Zum Glück für ihre Gesundheit fanden sie nie heraus, dass es in der Stadt auch ein Bordell gab, dessen kranke, jämmerliche Bewohnerinnen inzwischen aus Mangel an Kundschaft dem Hungertod nahe waren, so dass es eher wie ein Klarissenkloster wirkte als wie ein Freudenhaus.